aber es gibt keinen wunderbareren als Jesus. Weißt du das? Es gibt keinen wundervolleren als Jesus. Und es gibt keinen größeren, es gibt keinen stärkeren, es gibt keinen, der höher erhoben ist. Er ist hoch erhoben über allen, über jede Gewalt, über alles. Und er ist wunderbar, er ist wunderschön. Oh, und er ist unser Herr, er ist unser Herr, er ist dein Herr. Er ist Herr über die Welt, er ist Herr über alles. Und es ist so wunderbar, weißt du, es ist so wunderbar, ihn kennen zu dürfen. Es ist so wunderbar, ihn haben zu dürfen. Es ist so wunderbar. Er ist hier. Er ist hier mit seiner Herrlichkeit. Oh, er ist hier mit seiner Herrlichkeit. Du bist hier. Du bist hier. Und ich sehe, wie wirklich seine Herrlichkeit sich immer mehr auslagert. Ja, lass es singen. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Ich habe so ein Bild gesehen, ja. Ich habe ein Bild gesehen, wie Gott einen Samen in die Erde getan hat. Und dieser Same, letztendlich, der ging auf. Dieser Same war Jesus, ja. Und als Jesus gestorben ist, ja, habe ich gesehen, wie ganz viele Samen über die Welt gekommen sind. Und diese Samen gingen alle auf. Diese Samen gingen auf und sie haben wieder Frucht getragen. Und so hat sich das Ganze immer mehr verbreitet. Und dieser Same, aus diesem Samen heraus, aus Gott heraus bist du geboren. Du bist nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen geboren. Und dieser Same ist in dir. Dieser Same ist in dir. Und dieser Same, der will aufgehen. Der will zu seiner Frucht kommen. Ja, der möchte, ich habe große Bäume gesehen. Ich habe Bäume mit viel Frucht gesehen. Und dieser Same ist in dir und bei vielen ist er schon aufgegangen, ist er schon beim Wachsen. Und bei einigen, da sprichst du gerade, ja. Aber Gott möchte, dass du zu deinem vollen Potenzial kommst. Dieses Potenzial, was Jesus in sich hatte, dieses Potenzial ist in dir. Du bist aus Gott geboren, du bist eine neue Schöpfung. Dieses Potenzial ist in dir, Jesus ist in dir. Damit ist nichts mehr unmöglich, damit ist alles möglich. Egal, wo du hingehst, ja, egal, was du machst, Jesus ist in dir, er ist in dir und er will zum Vorschein kommen wie nie zuvor. Er will raus, er will leuchten, ja? Er will leuchten, er will, dass du leuchtest, er will, dass du Licht bist, er will, dass du rausgehst und diesen Samen wieder weiterstreust, ja? Es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit, Jesus groß zu machen, es ist Zeit, diesen wundervollen Jesus zu zeigen in dieser Welt voller Finsternis. Die Welt voll Licht brauchen wir, eine Welt voll Jesus brauchen wir, eine Welt voller Liebe brauchen wir. Und das ist in dir, es ist Jesus. Es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus. Und ich habe dann weiter gesehen, ja. Manche, Menschen also haben dann von dieser Frucht, also von dir, gegessen. Das heißt, du hast ihm weitergegeben. Du hast Hände aufgelegt oder du hast ihnen ein Wort weitergegeben. Ja, bei anderen habe ich gesehen, das war wie so ein Weizenfeld. Da kam der Wind und die Samen haben sich verstreut. Also da hatte ich einfach den Eindruck, egal wo du hinkommst, ja, es ist in dir. Egal wo du hinkommst, du verstreust die Herrlichkeit Gottes. Du verstreust seine Herrlichkeit, weil Jesus in dir lebt. Was du auch anfängst, kriegt einen Touch vom Himmel. Aber wir dürfen uns dessen bewusst sein, dass es auch wirklich so ist. Geh nicht als normaler Mensch durch diese Welt. Und das habe ich so heute als Ermutigung, als Aktivierung auch. Das wollen wir noch aktivieren für heute auf dem Herzen. Ja, du bist ein Sohn Gottes. Jesus lebt in dir. Egal, wo du hinkommst. Wenn du an Weihnachten mit deiner Familie zusammenkommst, wo noch Ungläubige sind. Egal, was du auch antatscht. Ja, es bekommt ein Touch vom Himmel. Und sei dir dessen bewusst. Ja, sei dir dessen bewusst. Und da möchte ich einfach jetzt nochmal das aktivieren, weil ich glaube einfach, einige sind heute noch da, die sagen, oh, ich habe mit dem oder dem zu kämpfen. Nein, Jesus hat es überwunden. Du bist ein Himmelsbürger. Du bist direkt ganz, ganz, ganz, ganz oben, ja. Und du darfst den Himmel weitergeben. Du lächst nicht nach dem Himmel von unten nach oben, sondern du bringst den Himmel von oben nach unten. Halleluja. Und ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen wirklich touchst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir oben sind, Herr. Ich danke dir, Herr, für ein neues Feuer in unseren Herzen, Herr. Ich danke dir, Herr, auch jetzt in den Feiertagen, Herr. Neues Feuer, Herr, deine Herrlichkeit, Herr. Dass sie sich noch mehr über alles andere ausgießt. Ja, ich danke dir, dass wir Licht sind. Ich danke dir auch, Herr, wo noch Finsternis in Familien ist, da kommt jetzt Licht rein in Jesu Namen. Danke, Herr, touch uns, Herr, touch uns, Herr, touch uns mehr, mehr, mehr, mehr, mehr von dir, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen nicht uns, Herr, sondern wir brauchen dich, Herr. Die Welt braucht nicht uns, sondern sie braucht dich. Lass uns der Kanal sein. Lass uns der Kanal sein für diese Welt, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, streckt uns alle aus. Streckt euch aus. Streckt die Arme hoch. Oh, touch, Herr. Touch jeden Einzelnen, Herr. Touch sie, Herr. Touch sie, Herr. Mit einem neuen Feuer, Herr. Mit einem neuen Feuer, Herr. Halleluja, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Und zum Schluss noch eine kleine Ermutigung. Ein Eindruck hatte ich noch. Da sind Leute hier, auch am Livestream, die denken, boah, ich fühle mich gar nicht danach. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich gebe dir einen Tipp. Du musst es nicht machen. Ja, du musst es nicht machen. Sondern lass einfach, sei dir bewusst, dass Jesus in dir lebt. Und lass ihn einfach fließen. Lass es ihn tun, ja. Lass es ihn tun. Er ist größer. Er ist stärker. Und er überwindet all deine Probleme. Er ist der Überwinder in dir. Halleluja. Amen. Lasst uns ihm nochmal Applaus geben. Amen. Und jetzt darfst du an deinen Platz gehen und dann sagst du nochmal zu denjenigen, die du unterwegs verwischt, ja, sagst, der Größere lebt in dir. Halleluja. Halleluja. Wow, wow, wow. Sucht euch einen Platz, wenn ihr noch keinen habt. Die Empore oben ist auch offen. Also wenn hier unten keine Plätze mehr sind, oben sitzen auch schon einige. Also, aber da sind noch Plätze auf der Empore. Okay. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Bevor ich heute das Wort Gottes predige, haben wir noch ein freudiges Ereignis heute Morgen. Und zwar bekommen wir Familienzuwachs. Halleluja. Nein, nicht Irina und ich. Sondern wir alle bekommen Familienzuwachs und wir freuen uns total. Ich hatte jetzt vorher nicht mehr die Gelegenheit, euch persönlich noch vor dem Gottesdienst willkommen zu heißen, aber wir freuen uns über alle, die aus St. Pölten, Österreich, aus der Gemeinde bisher Himmelswerk dort gekommen sind. Steht ihr einfach mal alle auf, die ihr von dort seid. Halleluja, herzlich willkommen. Halleluja, es ist wunderbar, dass ihr hier seid und als erstes dürfen einfach Michael und Michi gleich mal hier nach oben kommen, weil sie sind die Pastoren und Leiter dort der Gemeinde in St. Pölten. Kommt ruhig hier zu mir. Kann ich das Mikro haben von da unten? Halleluja, schön, dass ihr da seid. Halleluja, Michael. Ich wollte einfach gern, dass ihr ganz kurz vielleicht einfach erzählt, wer ihr seid und ja, einfach mal kurz erzählt, wie lange gibt es eure Gemeinde schon in St. Pölten und genau, wie seid ihr hierher gekommen, warum seid ihr heute hier? Sie werden heute als Pastoren im Glory Life Netzwerk ordiniert. Wir werden ihnen heute die Hände auflegen und werden sie ordinieren als Pastoren hier im Glory Life Netzwerk und wir werden die ganze Gemeinde segnen und die Herrlichkeit Gottes über St. Pölten freisetzen. Halleluja. Wir waren schon bei ihnen im Oktober. Wir hatten eine starke Zeit dort, ein Wochenende. Söhne der Herrlichkeit war super hammerstark. Wir haben, glaube ich, auch Fotos von ihrer Gemeinde. Ja, könnt ihr die mal reinmachen? Ja, genau hier. Das ist die Gemeinde dort, aber da waren wir da. Genau. Ich glaube, noch ein zweites Foto gibt es auch. Könnt ihr im Wechsel zeigen. Genau. Also, das ist eure Gemeinde. Wie viel seid ihr gerade momentan so ungefähr? Also zwischen 50 und 70. Ja, so. Halleluja, super. Und wie lange gibt es euch schon? Seit 2019. Seit 2019, okay, also seit 5 Jahren. Und wie ist es dann gekommen, dass ihr hier zu Glory Life gekommen seid? Erzähl mal ein bisschen, Michael. Naja, das war, gerne euch weg. Das war eben, wie gesagt, 2019 gab es die Gemeinde oder haben wir geöffnet und dann kam ja Corona und dann kam Lockdown nach Lockdown. Und das war so das erste Mal, wo wir so ein bisschen auf der Plattform YouTube zu Hause gewesen sind, was vorher eigentlich nicht so unser Ding war. Und dann ist die Michi mal zu mir gekommen und hat gesagt, hey, das musst du anschauen. Das musst du anschauen, das ist total stark. Gell? Und wenn die Michi das zu mir sagt, dann hat sie das schon 50 Mal gesehen. Also dann hat sie das 50 Mal gesehen und 80 Mal für gut empfunden. Und dann hat sie gesagt, das musst du dir anschauen. Und das war eine Botschaft über die Söhne. Und das war sie nur ganz genau, weil ich habe sie mir dann runtergeladen und ich war ja Corona-Zeit dann ganz alleine im Büro und ich habe sie immer wieder gehört. Und dann kam irgendwann einmal die Idee, dass wir da herfahren müssen. Also wir wirklich, das ist uns so in unserem Herzen einfach gewachsen. Wir müssen da mal herfahren. Wir müssen das live sehen einfach. Ja. Und ging dann eine Zeit nicht wegen Corona. Und dann, als es dann aber funktioniert hat, das war einfach total großartig, weil wir sind da reingegangen. Das werden wir nie vergessen. Wir sind beim Büchertisch vorbeigegangen. Haben kurz gesagt und gesagt, kennen wir, das ist gut, das ist alles okay. Könnt ihr das Licht wieder anmachen? Ja, und dann sind wir da reingekommen, weißt du? Und es war der erste Gottesdienst, es war die erste Konferenz, es waren alle Gottesdienste, die nachher gekommen sind, wir sind extrem berührt worden, wir sind unglaublich aufgebaut worden, wir sind immer gestärkt worden, immer gesegnet worden, es war immer Spektakel. Es war immer, also ob bei uns oder bei den Kindern, gell? Und im Endeffekt, wie wir das erste Mal da rausgegangen sind, wussten wir, dass da mehr ist. Also wir wussten einfach, dass mehr ist, als einfach nur, ja, da könntest du herkommen, da kannst du aufgebaut werden, sondern wir wussten, da ist eine andere Verbindung da, da ist eine andere geistige Verbindung da. Wir hatten dann die ersten Gespräche mit Pastor Georg und das war einfach total gut und das hat uns dann, der ganze Prozess hat ja so 3 Jahre jetzt gedauert. Wir haben es wirklich auch vor Gott nochmal losgelassen, ist es sein Wille, war absolut bestätigt und das... Ja, und jetzt sind wir da. Halleluja. Oh, ja. Amen. Ja, preist den Herrn. Genau, wir haben wirklich dem, Prozess auch der Zusammenführung sozusagen auch wirklich Zeit gegeben, damit auch die ganze Gemeinde dahinter steht und einfach da eins ist. Und das, so ist es, ne? Deswegen sind sie ja auch hier. Und das ist wunderbar. Und ihr seid wirklich zwei wunderbare Menschen. Wir haben euch wirklich von Anfang an ins Herz geschlossen. Das ist wirklich sehr kostbar. Ihr habt eine Berufung von Gott. Und wir sind wirklich dankbar, dass ihr hier zu uns ins Glory Life Netzwerk geführt worden seid. Und es ist uns eine große Freude, euch heute einzusetzen, nochmal offiziell einzusetzen als Glory Life Pastoren in St. Pölten in Österreich. Halleluja. Geben wir ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Wir glauben, dass die beiden mit ihrer Gemeinde zusammen, dass sie wirklich etwas tragen, aber nicht nur für die Stadt St. Pölten, sondern auch für Österreich. Da ist ein gewaltiges Potenzial. Sie sind schon auf dem Berg, ja, mit ihrem es ist interessant, ihr müsst mal da, wenn ihr mal in St. Pölten seid oder in der Gegend, müsst ihr mal vorbeischauen, weil sie haben schöne Gemeinderäume auf dem Berg, direkt neben dem Schloss von St. Pölten. Ja, also direkt neben dem Schloss auf dem Berg, das passt sehr gut. Halleluja. Preist den Herrn. Ursprünglich von Beruf seid ihr, ja, du bist Architekt, ne? Und mich ist eine geniale Porträtfotografin. Also wenn du dein Baby fotografieren lassen möchtest oder dein Kleinkind oder wen auch immer, dann das ist Edelfotografie vom Feinsten. Ja? Und Michael ist inzwischen auch halbzeitlich in der Gemeinde angestellt und wir glauben dafür, dass es irgendwann auch oder möglichst bald auch vollzeitlich wird. Ne? Momentan ist er noch halbzeitlich als Architekt im Büro. Und sie haben eine wunderbare Familie. Hier sind ihre, heute sind, ja, alle fünf, Halleluja, genau der Reihe nach aufgereiht. Fünf Mädels, super. Halleluja, komm, steht mal auf. Halleluja, preist den Herrn. So schön, dass ihr dabei seid. Wunderbar. Fünf kostbare Mädels, die wir auch ins Herz geschlossen haben. So schön. Halleluja. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Als Erstes wollen wir den beiden zusammen die Hände auflegen und wir wollen sie einsetzen als Pastoren im Glory Life Netzwerk. Und dazu möchte ich einfach bitten, dass alle vom Core-Team erstmal nach vorne kommen. Kommt alle mal, die vom Core-Team da sind, kommt ihr mal nach vorne als Erstes. Dann schauen wir mal, wie viele sind da. Okay. Wer fällt noch? Andreas ist nicht da. Okay. Dann nehmen wir einfach auch noch vom pastoralen Team. Roland Irme kommt ja auch noch dazu. Marion, kommst du auch noch mit dazu? Und Svetlana und David kommen ja auch noch mit dazu. Einfach so ein Teil vom pastoralen Team noch, damit es nicht zu voll wird hier oben, weil ja die Gemeinde nachher auch noch hochkommt. Aber so, genau. Kommt ihr einfach mit hier nach vorne? Kommt ihr mit nach oben? Kommt ihr nach oben? Mhm. Halleluja. Und ihr als Gemeinde, ihr dürft einfach mal zusammen aufstehen. Wir stellen uns vor Sie und ihr stellt euch hinter uns alle und wir wollen Sie wirklich segnen mit dem Segen Gottes und wollen dem Herrn danken für die beiden und für das Werk, das Gott in ihnen begonnen hat. Sie haben diese Gemeinde pioniert, sie haben diese Gemeinde begonnen und wir glauben, dass es mächtig, mächtig explodieren wird. Halleluja. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diese beiden kostbaren, Herr. Wir danken dir für Michael und Michaela, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du sie vor Grundlegung der Welt berufen hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du sie vor einigen Jahren gerufen hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass sie diesen Weg gegangen sind, konsequent gegangen sind, Herr. Wir danken dir für den Hunger in ihren Herzen, Herr. Herr, wir danken dir für diesen Hunger nach deiner Herrlichkeit, diesen Hunger nach deiner Gegenwart, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, für dein Wirken bisher schon in der Gemeinde, Herr, in St. Pölten, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, dass du mit diesem heutigen Tag, Herr, in einer neuen Dimension auf sie kommst. Und in dem Namen Jesus und in Angesicht auch der Engel im Himmel setzen wir euch ein jetzt als Pastoren für Glory Life St. Pölten. Wir setzen euch ein als geistliche Leiter und wir segnen euch mit Autorität. Wir segnen euch mit Klarheit. Wir segnen euch mit Unterscheidung. Wir segnen euch mit Liebe. Wir segnen euch mit Weisheit. Wir segnen euch mit allem, was ihr braucht an geistlicher Gabe, an übernatürlicher Wirksamkeit, an Heilung, an Worten der Erkenntnis, Herr, an Klarheit der Weisheit, Herr, in dem Namen Jesus. Danke, Vater, für Zeichen und Wunder, die ihnen folgen, Herr. Wir übertragen von dem Mantel, den du auf uns gelegt hast, Herr, wir übertragen jetzt auf sie beide, Herr, eine Portion, Herr, so wie du zuteilst, in dem Namen Jesus jetzt, Herr, diesen Mantel der Herrlichkeit, diesen Mantel des Übernatürlichen. Oh, komm, Heiliger Geist, auf sie. Oh, in Jesu Namen. Oh, Shakarabasikadaragadaragad. Der volle Segen kommt auf euch, kommt auf eure Gemeinde. Wir sagen eine neue Stufe im Geist, eine neue Stufe in der Herrlichkeit, eine neue Stufe der Autorität. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du begonnen hast, dass du es ausführen wirst, Herr, und dass du es weiterführst und dass du es in Stärke und Herrlichkeit und ein Befreiungs-, Heilungs-, Lichtzentrum, Halleluja, in Österreich machst. Oh, wir danken dir, Vater, wir danken dir. Halleluja, dass es nicht ausgerissen werden kann, dass die Pforten der Hölle es nicht überwinden können, sondern dass es fest eingepflanzt ist und stark ist. Wir rufen Stärke in euch, Stärke in die ganze Gemeinde. Halleluja, und ich sehe im Geist, ich sehe diese Ströme lebendigen Wassers, die von euch ausfließen, und ich sehe im Geist, wie sie fließen auch von eurer Gemeinde, vom Berg, von St. Pölten wirklich fließen. Ich weiß, ich glaube, ich habe sowas Ähnliches schon mal gesehen, aber ich sehe jetzt wirklich ganz stark in verschiedene Richtungen wirklich Flüsse fließen, die ausgehen, und es ist wie wenn Schiffe auf Flüssen transportiert werden und sie gehen weit. Wenn du auf der Donau fährst mit dem Schiff, da kannst du sehr weit fahren, und so sehe ich wirklich, wie Gott wirklich diese Ströme lebendigen Wassers weit von euch ausgehen lässt. Halleluja, weit und in verschiedene Richtungen fließen lässt, in ganz Österreich und darüber hinaus, in Jesu Namen. Danke Vater für dein Wirken, Herr. Halleluja. Ich sehe Jesaja 54, wo es heißt, dass ihr eure Zeltpflöcke weit steckt und die Seile lang macht. Danke, spart Jesus. Nicht. Danke, Halleluja. Jesus. Ihr breitet Halleluja. Euch aus am Norden, Süden, Westen und Osten. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn vom Team noch jemand ein Wort hatte, dann einfach... Euch sitzt Mut frei bei euch. Mut und Kühnheit. Amen. Kühnheit, die Werke des Herrn zu tun. Autorität, neue Autorität in Jesu Namen. Und Halleluja. Eine neue Dimension der Herrlichkeit. Danke, Herr. Segen und Gunst überall, wohin ihr geht. Offene Türen in Jesu Namen. Halleluja. Die Pläne Gottes für euch und eure Familie, euer Werk werden hervorkommen. Amen. Und jeder Plan des Feindes ist entmachtet. Amen. In Jesu Amen. Namen. Amen. Halleluja. Wer hat noch ein Wort gehabt? Okay. Ich habe noch ein Bild gesehen für euch, und zwar eure Gemeinde auf dem Berg, ja, habe ich gesehen, wie so ein Leuchtturm, wo es jetzt angefangen hat, so richtig, also ihr habt schon geleuchtet, aber noch, wo es so richtig geleuchtet hat und wo ihr wirklich so Anziehungskraft, wie die Schiffe angezogen werden, ja, und die Schiffe hatten ganz viele Menschen drauf, so habe ich einfach gesehen, wie ganz viele Menschen angezogen werden durch diesen Leuchtturm und wie es dann aber wiederum auch kleinere Leuchttürme auch gegeben hat zukünftig, wo einfach auch geleuchtet hat, und ich glaube einfach, dass ihr wirklich, ich habe so Dunkelheit gesehen und dann so richtig, wow, jetzt kam das Licht, ja, und die Schiffe wurden angezogen, es wurde alles angezogen. Es konnte sich keiner mehr halten. Amen. Ja. Und ich glaube einfach, da ist, ja, nenn es Erweckung, wie auch immer, da ist einfach der Zug jetzt da. Ja, da ist ein richtiger Zug da zu eurer Gemeinde, auch in Österreich. Und das setzt mal frei in Jesu Namen, Amen. Herr. Danke, Herr. Danke Herr, Jesus. Für so einen richtigen Leuchtturm, wo die Menschen angezogen werden, wo sie das richtige Evangelium bekommen, wo sie die Wahrheit bekommen, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Irmer hat ein Wort. Ich habe gesehen, wie der Liebesstrom vom Berg herabfließt. Und dann habe ich gesehen, ganz viele Menschen, die hinaufgezogen sind und haben gesungen, kommt, lasst uns zum Berg des Herrn ziehen. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja, ich glaube, das ist der richtige Moment, dass die ganze Gemeinde, alle, die ihr zu jetzt, ja, ab heute Glory Life St. Pölten dazugehört, kommt einfach nach oben. Wir wollen euch alle zusammen segnen. Vielleicht können sogar noch ein paar mehr vom pastoralen Team auch noch dazukommen, wenn noch Leute vom pastoralen Team da sind. Kommt einfach noch mit dazu, und ihr dürft euch einfach hier genau einfach so um eure Pastoren, Eltern und so weiter herumstellen. Halleluja. Genau, eure Kids, Halleluja, die Schätze, schön euch zu sehen, Halleluja, oh Halleluja, preist den Herrn, nachher begrüßen wir euch noch alle persönlich auch dann mit Handschlag und so weiter, aber jetzt segnen wir euch, Halleluja, danke Jesus. Genau, rutscht einfach noch ein bisschen weiter vor, hier ist noch mehr Platz, genau, so, ja, so noch ein bisschen weiter, genau, kommt herzu. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir Ihnen allen mal einen kräftigen Applaus. Ha? Halleluja. Halleluja. Okay. Und jetzt wollen wir Sie alle wirklich mit der Kraft Gottes segnen. Wir wollen Sie alle mit diesem Mantel der Herrlichkeit segnen. Wir wollen Sie mit Multiplikation der Herrlichkeit Gottes segnen, dort in St. Pölten in Österreich. Wir wollen euch die Hände auflegen. Also betet einfach mal alle zusammen, betet auch ihr im Raum, betet einfach mal im Geist. Halleluja, Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, für die ganze Gemeinde Glory Life, St. Pölten, Österreich, Herr. Wir danken dir, Herr, für jeden, den du da gesetzt hast, Herr, auch alle, die heute nicht hier sein konnten, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass sie auch im Geist mit dabei sind, Vater. Wir danken dir, Herr, für jeden Einzelnen von ihnen, Herr. Ja, und wir segnen sie jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wir segnen sie mit der Kraft Gottes. Oh, wir segnen sie mit deiner Liebe, Herr. Oh, wir segnen sie, Heiliger Geist, mit deiner Fülle, Herr. Wir segnen sie, Herr, dass heute an diesem, von diesem Tag an eine neue Dimension deiner Herrlichkeit auf sie kommt. Ihr vom pastoralen Team, ihr könnt alle für sie beten. Legt ihnen einfach die Hände mit auf. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, mehr Zunahme, Zunahme, Zunahme, Zunahme. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Heiliger Geist. Oh, mehr von dir, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, Herr. Oh, komm, mit deiner Kraft, Herr. Oh, Jesus. Oh, fühl ihn. Halleluja, Ordner. Shakarabasakamamba banda tanda kanda kanda kanda kanda korabasia da da da da da da da da da da. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr, dass du mit deinem Geist auf sie kommst, Herr. Oh, mit dem Geist der Herrlichkeit. Der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Bist du schon gesegnet worden? Halleluja. Oh, danke, Jesus. Noch mehr, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Halleluja. Vielleicht bekommen einzelne von euch auch prophetische Worte noch auch für die Gemeinde in St. Pölten. Nachher beim Mittagessen und bei der Weihnachtsfeier sind sie alle auch noch mit dabei. Das heißt, ihr könnt auf Michael und Michaela zukommen und könnt ihnen weitergeben, was ihr empfangen habt. Oder auch wenn ihr sonst für jemanden was habt, könnt ihr ihnen das gerne weitergeben und sie damit segnen. Halleluja. Wir segnen euch. Wir segnen euch, die Stadt auf dem Berg zu sein. In St. Pölten in Österreich, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Oh, geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. So schön, und so viele Kinder auch mitgekommen. So schön. Halleluja. Preist den Herrn. In St. Pölten gibt es einen großen Kinderreichtum. Wo das wohl daran liegt. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben. Oh, so gut. Halleluja. Okay, ihr dürft euch wieder über die Treppen, auch in beide Richtungen gern, nach unten bewegen und eure Plätze wieder einnehmen. Halleluja. Oh, wir haben wirklich allen Grund, Gott zu danken. Amen. Oh, Halleluja. Komm, lass uns nochmal Jesus danken. Amen. Komm, lass uns ihm nochmal danken für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ah, ich glaube, ich bleibe hier oben, weil da sind viele auf der Empore auch hinten. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den. Oh ja, genau. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier ist das Ordinationszertifikat für Michael und Michaela. Genau, wird hiermit überreicht. Und gültig vom heutigen Tag. Oh, ihr wolltet noch ein Foto machen. Halt, sie will noch ein Foto machen von euch mit Zertifikat in der Hand. Ja? Okay. Genau. So, genau. Könnt ihr ja so. Halleluja. Ja, super, sehr schön. Gut, ihr Lieben, ich möchte gern mit euch reingehen heute. Der Christian hat schon einen Teil der Predigt vorweggenommen heute in der Überleitung. Ja, das ist ja nicht schlimm, dann kann ich mich kürzer fassen. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ach stimmt, zuerst muss ich euch noch einen Witz erzählen zum Anfang. Preist den Herrn, wo habe ich ihn? Ah ja, genau. Der Pfarrer sagt ganz betroffen zu einem Gemeindeglied: Mein Sohn, ich fürchte, wir werden uns nie im Himmel begegnen. Das Gemeindemitglied: Na nun, Herr Pfarrer, was haben Sie denn ausgefressen? Halleluja. Und ein Kfz-Mechaniker ist soeben an der Himmelstür bei Petrus angekommen. Hey Petrus, warum bin ich denn schon hier? Ich bin doch erst 45. Petrus schaut in seinen Unterlagen nach und sagt: Hey, nach den Stunden, die du deinen Kunden berechnet hast, musst du schon 94 sein. Halleluja. Wir haben ja auch gerade ein paar Handwerkerrechnungen zu bezahlen. Wir wissen, wie das läuft. Also in unserer Kaffeeerweiterung. Halleluja. Preis den Herrn. Gut, Halleluja. Wie von euch haben schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Oh, wow, so wenig, Halleluja. Okay, habt ihr noch was zu tun, ja? Weil ein Vater resümiert an Weihnachten und sagt: Ich weiß jetzt, warum Weihnachten in meiner Kindheit so schön war. Ich musste die Geschenke nicht bezahlen. Okay, Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Halleluja. Ihr seid das Licht der Welt, spricht Jesus seinen Jüngern zu. Amen. An anderer Stelle sagt Jesus von sich selber: Ich bin das Licht der Welt. Amen. Mit anderen Worten, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann kann das nicht losgelöst sein von Jesus. Er war der Erste, durch den das Licht hier auf dieser Welt inmitten der Finsternis aufgeleuchtet ist. Er war der Erste. Johannes 1, Vers 4 heißt es: In ihm war Leben. Ja, im Griechischen steht da das Wort Zoe. Zoe-Leben, also göttliches Leben. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Amen. Mit anderen Worten, der Kern des göttlichen Lichtes in Jesus ist das Leben Gottes. Der Kern des Lichtes in dir ist das Leben Gottes. Das Leben Gottes ist das Licht der Welt. Halleluja. Und es heißt in Vers 5 weiter in Johannes 1: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Halleluja. Das war damals, vor 2000 Jahren, die Person Jesus Christus von Nazareth. Er hat geschienen sozusagen in der Finsternis. Und wie von euch wissen, dass Licht in der Finsternis schnell sichtbar wird. Amen, fällt auf. Ja. Licht in der Finsternis fällt auf. Und Jesus fiel auf. Und deswegen heißt es, es folgten ihm große Volksmengen. Warum folgten ihm große Volksmengen? Weil sie sahen, weil sie erkannten: Hey, da ist das Licht. Um uns herum ist es finster. Und wenn du auch heute schaust, um uns herum ist es finster. Schreckliche Dinge passieren auch in unserem Land. Immer mehr solche schrecklichen Dinge wie jetzt am Freitag in Magdeburg zum Beispiel. Ja, die Finsternis ist groß, aber das Licht scheint in der Finsternis. Amen. Und das Licht wurde sichtbar. Ja, Johannes 1, Vers 14 heißt es: Und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit, oder du kannst auch sagen, sein Licht angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzig geborenen artig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Menge sah, da ist das Licht. Wo Jesus ist, ist das Licht. Und deswegen sind sie da hingegangen. Und als Jesus Dinge gesagt hat, die ihnen nicht so gefallen haben, da sind viele weggegangen. Aber dann hat er seine Jünger gefragt und hat gesagt, hey, wollt ihr nicht auch weggehen? Und was haben sie geantwortet? Sie haben geantwortet, wohin sollten wir gehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Mit anderen Worten, in dir haben wir das Licht Gottes erkannt. Um uns herum ist es überall finster. Wo sollen wir denn sonst hingehen, außer zu dir, Jesus? Amen. Um uns herum ist die Finsternis groß. Es gibt nur ein Licht und dieses Licht ist Jesus Christus. Amen. Und Jesus Christus kam und er war das Licht und er strahlte das Licht aus und dann ging er ans Kreuz und dann vollbrachte er das Erlösungswerk und dann stand er wieder auf aus den Toten und er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Und was war dann mit dem Licht? Was ist da mit dem Licht passiert? Das Licht kam durch den Heiligen Geist in jeden, der Jesus aufnimmt. Amen. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Mit anderen Worten, er gab ihnen die Macht oder er gab ihnen die Vollmacht. So das Wort ist ja Exousia. Er gab ihnen diese Exousia, das Leben Gottes auszuleben. Amen. Er gab ihnen dieselbe DNA, die Jesus hatte oder hat. Er gab ihnen die DNA Gottes. Er gab ihnen das Leben Gottes. Und dieses Leben, das er ihnen gab und damit jedem gab, der Jesus aufnimmt bis heute. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen hast, dann ist heute deine Gelegenheit, ihn aufzunehmen. Amen. Dann bist du heute sowas von reif, Jesus in dein Leben zu empfangen, damit das Licht auch durch dich durchscheinen kann. Weil wer ihn empfängt, durch den kann das Licht scheinen. In dem ist das Licht. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, hast du Jesus aufgenommen in deinem Leben? Und wenn er sagt ja, dann sagst du, du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Halleluja. Weißt du, die entscheidende Frage, und deswegen hat Jesus diese Worte gesprochen in Matthäus 5, Vers 14. Die entscheidende Frage immer wieder neu ist, sind wir uns des Lichtes Gottes in uns bewusst? Warum sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt? Warum sagt er das? Weil er möchte, dass es ihnen bewusst wird. Amen. Er möchte, dass wir erkennen, hey, schau, du bist das Licht, das für diese Finsternis scheint. Ohne dich in dieser Welt gibt's kein Licht. Also die Bibel sagt, die ganze Welt liegt in der Finsternis, die ganze Welt liegt im Bösen. Das heißt, ohne uns, ohne dich, ohne mich gibt's in dieser Welt kein echtes Licht. Amen. Egal, wie sehr sich die Leute anstrengen mögen, irgendwas heimelig oder schön oder sonst irgendwie zu machen. Aber ohne uns gibt's kein Licht in dieser Welt. Aber, und das ist das Wunderbare, als Jesus über diese Erde ging, war er das Licht in dieser Welt. Er war das eine Licht, das über diese Welt ging. Aber jetzt, wo wir hier sind, wo Jesus zum Thron des Vaters gegangen ist, wo er seinen Geist ausgegossen hat auf uns, jetzt sind hier viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele Lichter in dieser Welt. Amen. Viele. Halleluja. Und selbst wenn die Finsternis in dieser Welt größer wird gegen Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, so wird gleichzeitig auch das Licht größer, weil wir erstens immer mehr werden und weil wir zweitens uns immer mehr dessen bewusst werden, dass das Licht in uns ist. Amen. Weißt du, Jesus macht auch deutlich, in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, er macht auch deutlich, dass es möglich ist, das Licht unter einen Scheffel zu stellen. Ja, was war ein Scheffel? Der Scheffel, damals, ist im Griechen steht das Wort Modios, das war ein Hohlmaß, das war so ein Gefäß, das 9 Liter gemessen hat. Ja, also es war so ein Hohlmaß, mit dem konntest du 9 Liter abmessen. Ja, wenn du da was reingefüllt hast, wusstest du, das sind 9 Liter. So, und dieses Hohlmaß, das hat so, einen gewissen Umfang, 9 Liter ist schon einiges. Ja, und unter so ein Hohlmaß kannst du ein Licht drunter verbergen. Amen. Das heißt, du kannst ein Licht unter einen Scheffel stellen. Und Jesus sagt, ja, das ist möglich. Es ist tatsächlich möglich, dass obwohl das Licht Gottes in dir drin ist durch Jesus Christus, dass es trotzdem irgendwo noch ein bisschen gedeckelt ist. Aber ich sage dir nicht mehr lang. Deswegen bist du heute hier. Halleluja. Dass der Deckel weggeht. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, der Deckel geht weg. Also was können Deckel sein auf diesem Licht? Deckel, die Lügen unserer Seele zum Beispiel, unserer eigenen Seele, weißt du, die dir sagen will, hey, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts. Was willst du denn bewirken hier in dieser Welt? Ja, wer bist du überhaupt? Wer denkst du überhaupt, dass du bist? Solche Lügen versuchen, das Licht, das in dir scheint, zu deckeln. Weil wenn du diesen Lügen glaubst, dann überlagern sie das Licht in dir und es kann nicht so rausscheinen. Amen. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, du musst dem glauben, was das Wort sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Er will, dass diese Ströme hervorfließen. Amen. Aber entscheidend ist, dass der Deckel weg ist. Der Deckel der Minderwertigkeit muss weg. Amen. Sag mal Deckel, tu mal deine Hand auf deinen Kopf legen und sag mal Deckel der Minderwertigkeit. Geht jetzt weg. Halleluja. Amen. Ein paar sind schon durchgebrochen. Halleluja. Super. Ängste. Das Zweite. Ängste können das Licht deckeln. Was werden die Leute denken, wenn ich ihnen jetzt von Jesus erzähle? Was werden meine Nachbarn denken? Was werden andere denken? Meine Arbeitskollegen oder wer auch immer, was wird der oder jener denken? Was, wenn ich ein Wort der Erkenntnis weitergebe an jemanden und ich liege falsch? Wusstest du, dass man falsch liegen kann? Ja. Wusstest du auch, dass man falsch liegen darf im neuen Bund? Dass man nicht gesteinigt wird? Preist den Herrn, sag mal danke Jesus für den neuen Bund. Halleluja. Deswegen brauchst du keine Angst haben. Amen. Was, wenn ich einen Fehler mache? Diese Angst ist ein Deckel, der weg muss. Also leg mal deine Hand auf deinen Kopf und sag, jede Angst, weg. Und dann geht der Deckel hoch. Halleluja. Halleluja. Einschüchterung. Weißt du, Einschüchterung. Auch als Christen, wir können eingeschüchtert werden durch die Finsternis, die wir uns um uns herum sehen. Durch die Welt, die so scheinbar in eine andere Richtung geht. Sich so von Gott, auch vom Gott der Bibel entfernt. Das kann dich einschüchtern als Christ. Aber ich sag dir, wir lassen uns nicht einschüchtern. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht darf nicht unter einen Scheffel gestellt werden. Amen. Halleluja. Und deswegen lässt du dich nicht einschüchtern, die Wahrheit zu sagen. Deswegen lässt du dich nicht einschüchtern, das Wort Gottes zu predigen. Deswegen lässt du dich nicht einschüchtern, das Evangelium zu verkünden. Deswegen lässt du dich nicht einschüchtern, die Vision, die Gott auf dein Leben gelegt hat, zu verfolgen. Du lässt dich nicht einschüchtern. Amen. Sag mal, ich lasse mich nicht einschüchtern. Decke weg. Drittens, Ablenkung. Ablenkung kann dein Licht deckeln. Ablenkung, wenn du dich ablenken lässt von den Umständen zum Beispiel. Ablenken lässt von dem, was du siehst. Ablenken lässt von allem Möglichen, was nicht das Reich Gottes repräsentiert. Ablenken lässt von dem, was andere Menschen sagen. Ablenken lässt durch irgendwelche Dinge des alltäglichen Lebens. Ja? Sodass du am Ende des Tages doch wieder denkst, hey, unterm Strich bin ich doch nur ein normaler Mensch. Aber du hast vorher schon vom Christian eingebläut bekommen, du bist kein normaler Mensch mehr. Also sag zu deinem Nachbarn, du bist nicht mehr normal. Halleluja. Weißt du, wer das Licht der Welt in sich trägt, ist nicht mehr normal im Sinne der Welt. Amen, das ist nicht normal. Du trägst den Himmel in dir. Du trägst die Herrlichkeit Gottes in dir. Du trägst das übernatürliche Zoe-Leben Gottes in dir. Also du bist ein Übernatürlicher. Mach dir das bewusst. Du bist ein außergewöhnlicher, übernatürlicher, exorbitanter Herrlichkeitsträger. Amen. Ihr auf dem Hoch übrigens auch. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Noch etwas, was das Licht deckeln kann, ist Uneinheit unter uns. Weil interessant ist immer, weißt du, Jesus spricht seine Jünger immer in der Ihr-Form an. Ich habe neulich schon mal darüber gepredigt. Er spricht immer im Ihr und im Wir. Er sagt, Vater unser im Himmel. Ja, er denkt immer in Gemeinschaft. Ja. Es ist nicht nur Gott und du, sondern es ist immer Gott und wir als Familie Gottes. Es ist Gott und wir als Söhne und Töchter Gottes. Ich und Gott kann auf die Dauer alleine nicht bestehen. Ich brauche dich und ich brauche euch und ich brauche jeden im Leib Christi, den Gott berufen hat. Ja, wir sind das Licht der Welt. Nicht alleine. Alleine sind wir nichts anderes als kleine Funzeln. Ist so. Aber gemeinsam sind wir ein so gewaltiges Licht. Weißt du, so viele Lichter nebeneinander. Jesus hat, oder die Bibel sagt, einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Mit anderen Worten, wenn zwei zusammenkommen und eins werden, dann verzehnfacht sich die Ausstrahlung, das Potenzial, die Power, das, was ausgeht. Wenn zwei zusammenkommen, verzehnfacht sich schon. Amen. Wenn also drei zusammenkommen nach Adam Riese, dann verhundertfacht sich schon. Wenn vier zusammenkommen, dann vertausendfacht sich schon. Wenn fünf zusammenkommen, dann verzehntausendfacht sich. 600.000, 7, 1 Million. Ist der Hammer. Also allein die Glory Life Gemeinde in St. Pölten hat das Potenzial, ganz Österreich zu verstrahlen. Schon jetzt bei ihrer Zahl. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir sind das Licht der Welt. Aber dieses Licht kann gedeckelt werden, wenn wir nicht eins sind. Wenn wir zulassen, dass etwas zwischen uns kommt. Wenn wir zulassen, dass Anstöße in die Herzen kommen. Wenn wir zulassen, dass Dinge einfach wie Eifersüchteleien, Neidereien, Vergleichen, Ärger, was auch immer, einfach alles, du kannst es eigentlich alles unter Anstöße summieren. Ja? Wenn einfach diese Dinge in unser Herz kommen, dann hindert das die Einheit. Aber wir sind nur so stark, wie wir eins sind. Amen. Deswegen ist es wichtig, so wichtig, was Sprüche 4,23 sagt. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein, was? Herz. Amen. Ihr auf der Empore, könnt ihr das auch sagen? Gut. Sehr schön. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Warum? Weil dein Licht davon abhängt. Weil die Strahlkraft deines Lichtes davon abhängt. Willst du erleben, dass wenn du Kranken die Hände auflegst, dass sie gesund werden? Willst du erleben, dass die Toten auferweckt werden, wenn du sprichst? Willst du erleben, dass gewaltige Autorität auf deinen Worten ist, wenn du sprichst über deine Stadt, über deine Region, über deine Nation? Willst du das erleben? Dann bewahre dein Herz. Zeig zu deinem Nachbarn und sag, bewahre dein Herz. Halleluja. Weißt du, er sagt hier weiter, Jesus spricht ja hier, ich habe es vorher schon vorgelesen, er sagt hier, eine Stadt, die oben auf einem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Wir sind dazu bestimmt, eine Stadt zu bauen. Jetzt bei der letzten Konferenz habe ich dieses Lied euch beigebracht, das ich als Kind auf der Schallplatte gelernt habe. Ja. Wir bauen eine neue Stadt, die soll die Allerschönste sein. Die soll die Allerschönste sein. Amen. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Wir bauen eine neue Stadt. Amen. Und zwar das Abbild der himmlischen Stadt. Paulus sagt, unsere Mutter als Gemeinde im Himmel ist das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Mutter. Ja, das, ich habe da die Bibelstelle auch irgendwo. Galater 4, Vers 26. Er nennt das himmlische Jerusalem unsere Mutterstadt. Unsere Bestimmung als Leib Christi hier auf der Erde ist es, möglichst viel von unserer Mutterstadt im Himmel hier auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen. Amen. Das ist das Licht der Welt. Und das wird nicht verborgen bleiben. Amen. Also es kann gar nicht verborgen bleiben. Diese Stadt, wenn sie eins ist, wenn sie ihr Licht leuchten lässt, diese Stadt, die vom Himmel her inspiriert ist, die letztendlich mehr und mehr, ich sag mal, die inkarnierte Himmelsstadt hier auf der Erde ist, diese Stadt kann nicht verborgen bleiben. Amen. Wir dürfen nur nicht zulassen, dass das Licht gedeckelt wird. Dann ist es automatisch. Weißt du, wir müssen uns gar nicht anstrengen, unser Licht leuchten zu lassen. Das ist das Geniale. Weißt du, die Sache ist die, wenn ich hier, was weiß ich, wenn ich jetzt hier eine, haben wir hier irgendwo ein Licht, ja, das ist ein bisschen bescheiden, aber okay. Also stell dir ein helles Licht vor, stell dir eine Taschenlampe vor oder was auch immer. Ja, sehr schön. Ja, stimmt, Handy, ja. Super, ja, schau, wenn ich dieses Licht hier habe, schau, dieses Licht, das ist jetzt an und es muss sich nicht anstrengen zu leuchten, oder? Das muss nichts machen zu leuchten. Genau, da hinten auch einfach schon jemand so. Okay. Sehr schön. Okay. Wir können, das machen wir dann am Heiligen Abend. Da machen wir dann alles dunkel und alle machen so. Okay? Und dann singen wir Odo Fröhliche, okay? Okay, also gut. Dieses Licht muss sich nicht anstrengen zu leuchten. Das Einzige, worauf dieses Licht achten muss, ist, dass niemand was davor hält. Amen. Dass es nicht zugedeckt wird. Das ist das Einzige. Die Stadt auf dem Berg, die Gemeinde Jesu, kannst du wieder nehmen, ja. Die Stadt auf dem Berg muss sich nicht anstrengen zu leuchten. Du als Licht der Welt, du musst dich nicht anstrengen zu leuchten, weil du bist das Licht. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass kein Scheffel drüber kommt, dass es nicht gedeckelt wird, weil dann bleibst du im Flow sozusagen. Ja? Dann kann es fließen, dann können Ströme lebendigen Wassers aus deinem Innersten fließen. Dann wird die Gemeinde sichtbar als das, was sie sein soll. Ja? 1. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es ja, die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Weißt du, was passieren würde, wenn es keine Gemeinde mehr gäbe in dieser Welt? Ich sage dir, die Bibel sagt es, was passiert, wenn es keine Gemeinde mehr in dieser Welt gibt. Beschreibt es ganz genau. Lies Offenbarung, die große Trübsal. Amen. Das ist nach der Entrückung. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann kommt die große Trübsal. Weil solange wir hier sind, wird immer noch, sagt Paulus, wird immer noch etwas die äußerste Finsternis zurückhalten. Amen. Aber wenn wir weg sind, dann wird es richtig finster. Amen. Halleluja, dass wir da sind. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, für den Leib Christi. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu bewahren, dass du uns hilfst, unser Licht leuchten zu lassen, kollektiv leuchten zu lassen und dass nichts und niemand dieses Licht deckeln kann. Amen. Glory. Was hat Jesus gesagt? Ich habe es gerade gelesen. Man stellt die Lampe auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Das ist interessant. Wir als Gemeinde, wir sollen allen leuchten, die im Hause sind. Wer ist denn im Hause? So, im Hause. Wovon redet Jesus hier? Also er redet nicht hier vom Gemeindehaus. Nicht die Gemeinde leuchtet allen, die im Gemeindehaus sind. Nein, nein. Weißt du, wir sind alle in einem gemeinsamen Haus. Alle Menschen dieser Welt. Wir sind im gemeinsamen Haus dieses Planeten. Alle Menschen dieser Welt sind auf diesem Planeten in einem gemeinsamen Haus. Alle, die jetzt leben. Und Jesus sagt, hey, die Stadt auf dem Berg, die Gemeinde Jesu ist dazu bestimmt, allen, die im Hause sind, zu leuchten. Also deswegen hat Jesus diesen Auftrag gegeben, Matthäus 28, Vers 19. Geht hin in alle Nationen und macht sie zu Jüngern. Amen. Weil das ganze Haus muss das Licht sehen. Der ganze Planet muss das Licht sehen. Halleluja. Das heißt, das Licht Gottes ist auf Multiplikation angelegt. Das musst du verstehen. Also wenn du das Licht Gottes nur im Gemeindehaus hältst, dann ist es auch ein Scheffel, der es zudeckelt. Amen. Und der Multiplikation hindert. Aber was hat Jesus gesagt? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Mit anderen Worten, ihr werdet mein Licht leuchten lassen. Wo werdet ihr es leuchten lassen? In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Mit anderen Worten, in Filderstadt, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Österreich, in Europa und bis an die Enden der Erde. Da soll unser Licht leuchten. Die Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Halleluja. Weißt du, es ist das Schöpfungsprinzip Gottes, Leben zu multiplizieren. Ist dir das mal bewusst geworden, wenn du in 1. Mose 1 liest, es ist ganz eindeutig. Alles, was lebt hier auf dieser Erde, ist von Gott auf Multiplikation angelegt. Alles. Er schreibt das 1. Mose, das Gras, in dem der Same ist, nach seiner Art. Es wird betont, dass in jedem sein eigener Same ist nach seiner Art. Das heißt, in jedem ist die Fähigkeit, sich zu multiplizieren. In jedem Grashalm, in jedem Strauch, in jeder Blume, in jedem Baum, in jedem Tier. Ja, da heißt es, sie sollen auf der Erde wimmeln, sagt Gott. Ja. Das heißt, sie sollen sich vermehren, sie sollen sich multiplizieren. Und zu guter Letzt sagt er auch zu Menschen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Amen. Mit anderen Worten, das Leben ist auf Multiplikation angelegt. Steine vermehren sich nicht. Amen. Erde vermehrt sich nicht. Wasser vermehrt sich nicht. Es kann verdampfen oder was auch immer, frieren, aber vermehren tut sich's nicht. Amen. Aber Leben vermehrt sich. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. In dir ist das Leben. Und dieses Leben ist auf Multiplikation angelegt. Amen. Wir haben nicht nur biologisches Leben, ja, das auch auf Multiplikation angelegt ist, sondern wir haben Zoe-Leben. In ihm war das Zoe-Leben. Wir haben göttliches Leben. Und dieses Leben ist auf Multiplikation angelegt. Stell es unter einen Scheffel und es wird zu Stein. Zu einer Substanz, die sich nicht mehr multipliziert. Amen. Das hast du dann, wenn die Gemeinde Jesu die Multiplikation aus dem Auge verliert, dann wird sie stählern, dann wird sie steif, dann wird sie steril. Dann kommst du rein und dann denkst du, meine Güte, was erdrückt mich denn hier? Dann denkst du, da geh doch lieber aufs Volksfest. Oder keine Ahnung wohin. Ja. Weihnachtsmarkt, ja, weiß ich nicht, aber okay. Ja, wo auch immer, ja, wo mehr Spaß, wo mehr Freude ist. Weißt du, das passiert, wenn die Gemeinde Jesu ihr Licht deckeln lässt, wenn sie sich nur noch um sich selber dreht. Wir sind nicht dazu bestimmt, uns um uns selber zu drehen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nicht dazu bestimmt, dich um dich selber zu drehen. Sondern du bist auf Multiplikation angelegt. Weißt du, ich glaube, wir sollten groß denken in Bezug auf Multiplikation. Ich empfehle dir was, ich gebe dir das nur mit, so auch für die nächsten 2 Wochen oder so, wo ja viele auch einmal Zeit haben, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Vielleicht hoffe ich, wünsche ich dir, wie auch immer, ja, über Weihnachten, Neujahr und so weiter. Frag einfach mal den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, wo hast du mir bereits Möglichkeiten zur Multiplikation gegeben? Weißt du, Gott hat jedem von uns bereits Möglichkeiten zur Multiplikation gegeben. Gott hat dir Möglichkeiten zur Multiplikation gegeben, das Leben Gottes weiterzugeben, zum Beispiel in deiner Familie. Das ist das Naheliegendste. Amen. Gott hat dir Möglichkeiten gegeben, das Leben Gottes zu multiplizieren, wenn du bei dir an der Arbeit bist. Gott hat dir Möglichkeiten zur Multiplikation gegeben, wenn du irgendwo in der Welt beim Einkaufen bist oder wenn du mit deinen Nachbarn redest. Frag mal den Heiligen Geist, mach dir mal dein Leben so bewusst, einmal wo du so die Woche durchgehst und mach dir einfach mal bewusst, hey, wo habe ich das Potenzial, das Leben zu multiplizieren? Wo habe ich Möglichkeiten, das Leben Gottes zu multiplizieren? Amen. Und wenn du dir das bewusst gemacht hast, als zweites sagst du, Deckel weg. Amen. Angst weg, Minderwertigkeit weg, Einschüchterung weg. Ich lasse mein Licht leuchten. Ich entscheide mich ganz neu, das Licht, das in mir ist, weiterzugeben. Weißt du, du bist wie eine Kerze, die zur nächsten Kerze geht, die noch nicht angezündet ist. Du bist angezündet, du gehst zur nächsten Kerze und du zündest die nächste Kerze an. Amen. Das Licht ist auf Multiplikation angelegt. Das Leben ist auf Multiplikation angelegt. Wo hast du bereits Möglichkeiten, das Leben Gottes zu multiplizieren? Das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Und die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, wo, Herr, wo zeigst du mir vielleicht Möglichkeiten, die ich zusätzlich erschließen kann, um das Leben Gottes weiterzugeben? Wo gibt es Möglichkeiten, zusätzlich das Leben Gottes fließen zu lassen, zu deinen schon naturgegebenen Möglichkeiten? Ich meine, außer du bist wirklich ein Einsiedler in irgendeiner einsamen Hütte, dann trifft jeder von uns Menschen. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber das sind deine naturgegebenen Möglichkeiten. Aber vielleicht zeigt dir der Heilige Geist, hey, da gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten. Vielleicht willst du mal in unserem Evangelisationsteam zum Beispiel vorbeischauen. Ja, da hast du eine zusätzliche Möglichkeit, das Leben zu multiplizieren. Sie gehen auf die Straßen, sie gehen in die Altenheime, sie gehen in die Krankenhäuser, sie gehen, was weiß ich wo, überall hin zum Christopher Street Day und auf die Esoterikmesse und wo auch immer Menschen sind, um das Leben Gottes zu multiplizieren. Vielleicht ist es ja was für dich, muss nicht für jeden sein, aber vielleicht ist das für dich eine Möglichkeit, das Leben zu multiplizieren. Vielleicht kannst du das Leben Gottes auch multiplizieren, indem du zum Beispiel ins Café der Begegnung gehst mit unseren ukrainischen Flüchtlingen und multiplizierst dort das Leben. Oder du multiplizierst das Leben, wenn du irgendeinen anderen Dienst in der Gemeinde einfach machst, wo du auch das Leben an Menschen weitergibst. Ja, Mentoring für Neubekehrte zum Beispiel. Dienst an den Kindern. An den Jugendlichen. Amen. Weißt du, überall Möglichkeiten, das Leben Gottes zu multiplizieren. Am Welcome-Tisch multiplizierst du das Leben Gottes. Amen. Frag dich einfach, sag Heiliger Geist, ich will groß denken. Ich will 2025 mehr Licht leuchten lassen und mehr Frucht bringen und mehr Multiplikation sehen als 2024. Was sind deine Möglichkeiten? Was sind deine strategischen Möglichkeiten von Gott, um das Licht zu multiplizieren? Wo kannst du vielleicht sogar einen neuen Dienst gründen, mit dem du nicht nur selber wieder eine neue Möglichkeit hast, das Leben zu multiplizieren, sondern mit dem du vielleicht wieder anderen die Möglichkeit gibst, ihr Licht wieder zu multiplizieren? Das heißt, du multiplizierst, um zu multiplizieren. Das ist optimal. Amen. Weißt du, wir sind auf Multiplikation angelegt. Manche gucken mich so an wie... Was, ich? Sag mal zu deinem Nachbarn. Ja, du! Ja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, Gott multipliziert sein Leben auf so unterschiedliche Art und Weise. Gott multipliziert sein Leben durch solche Herrlichkeitsgottesdienste, wie wir sie heute hier haben. Durch Wundergottesdienste. Gott multipliziert sein Leben in der Glory Life Schule, in dem übernatürliche Weltveränderer hervorgebracht werden, die wiederum das Leben multiplizieren. Multiplizieren, um zu multiplizieren. Gott multipliziert das göttliche Leben in den Gloryhäusern. Hallo, ihr Glory-House-Leiter. Seid ihr kräftig am Multiplizieren? Übrigens nicht nur, indem neue Leute in eure Glory-Häuser kommen, sondern auch, indem sich die Glory-Häuser wiederum selber multiplizieren. Amen. Weißt du, der Apfelbaum multipliziert nicht nur Äpfel, sondern er multipliziert Apfelbäume. Ist ja schon klar. Ja? Das Endergebnis der Multiplikation bei Apfelbäumen sind nicht Äpfel, sondern Apfelbäume. Ich meine, wenn du die Äpfel vorher isst, dann gibt es keinen Apfelbaum, ist klar. Aber das Endziel der Schöpfung ist ein Apfelbaum. Das heißt, das Endziel jedes Gloryhauses ist es, wieder sich zu teilen und ein weiteres Gloryhaus zu multiplizieren. Amen. Hallo, wo ist das Amen der Gloryhaus-Leiter? Wow. Amen. Weißt du, wenn dein Glory House schon eine bestimmte Größe hat, dann schau, wo gibt es einen Leiter, in den ich mich multiplizieren kann, sodass ein weiteres Glory House entstehen kann. Man nennt es Wachstum durch Zellteilung. Es ist die einfachste Form, auch im Biologischen, der Vermehrung. Ja? Ja, die ursprüngliche Form der Vermehrung durch Zellteilung. Ist ganz einfach. Ja? Du hast eine große Zelle und machst einfach zwei kleinere Zellen draus. Und die wachsen dann wieder. Und dann tust du wieder zwei Zellen draus machen und die wachsen wieder. Sehr einfach, kann man von der Schöpfung lernen. Ja, haben wir schon im Biologieunterricht Klasse 9 gelernt. Zellteilung. Ja. Wie ist dieses kleine Teilchen da? Euglena, glaube ich. Euglena? Wo ist die Biologielehrer? Ich glaube, so hieß es. Das war dieses Einzellerwesen, das kleinste einzellige Lebewesen auf der Welt. Habt ihr nicht aufgepasst im Biologieunterricht? Ja, okay. Wie auch immer. Aber semipermeable Membran, das kennt ihr noch, oder? Nein. Kleiner Scherz. Okay, sag zu deinem Nachbarn, du bist bestimmt, dich zu multiplizieren. Halleluja. Vielleicht zeigt Gott dir Möglichkeiten, dich zu multiplizieren, indem du bestimmte Menschengruppen erreichen sollst. Indem du vielleicht eben zum Beispiel Flüchtlinge erreichst. Indem du vielleicht Leute von einem bestimmten kulturellen Hintergrund erreichst, indem du den Jungendienst oder den Familiendienst oder den Seniorendienst oder den Geschäftsleutendienst oder den Krankendienst. Amen. Ist alles eine Multiplikation des Lichtes Gottes, indem du Menschen mit Befreiung dienst. Unser nächstes Encounter-Wochenende, 17. 18. Januar, kleiner Werbespot zwischendurch. Okay. Anmeldung nur noch heute. Ja, nur noch heute. Okay. Nur noch heute. Also, dann ist zu spät. Also, melde dich an. Das ist, geht um Heilung und Befreiung. Multiplikation des Lebens Gottes. Geistlicher Frühjahrsputz in deinem Leben. Das Leben Gottes soll so richtig durchflutschen, so richtig durchfließen, sich so richtig multiplizieren können. Halleluja. Multiplikation. Wo möchte Gott dich positionieren, um das Leben Gottes zu multiplizieren? Das Schlimmste, was du tun kannst, wenn du das Licht der Welt bist, ist einfach passiv bleiben. Passivität ist auch ein Scheffel. Einfach da sitzen und denken, okay, ich warte, bis der Herr wiederkommt. Ja. Dann kann ich viel leuchten. Weißt du, aber wir sind nicht dazu bestimmt, nur so eine Funzel zu sein, die sich gerade so durchfunzelt, bis der Herr wiederkommt. So, gerade so, ja. Und dann am Ende weißt du nicht mal sicher, du kennst ja das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, ohne Öl und so weiter. Ja. Wie fließt das Öl in deiner Lampe übrigens? Wie hast du immer genug Öl in deiner Lampe? Indem du es immer weiter fließen lässt. Amen. Indem es weiter fließt, kann es nachfließen. Halleluja. Weißt du, in der Stadt auf dem Berg ist viel Platz für alle möglichen Arten von Diensten. Ich sage immer so, auch ich sage immer, bei Glory Life ist viel Platz für alle möglichen unterschiedlichen Arten von Diensten. Es gibt nur eine Voraussetzung. Die Dienste müssen von oben geboren sein und sie müssen herrlichkeitsorientiert sein. Sie müssen im Flow der Herrlichkeit Gottes sein und sie müssen ausgerichtet sein auf das Herz des Vaters. Sie müssen auf das ausgerichtet sein, was droben ist. Wir sind als Glory Life Familie nicht dazu bestimmt, einfach nur so einen horizontalen menschlichen Dienst zu machen mit irgendwelchem Aktionismus, der nicht von oben geboren ist, sondern wir sind dazu bestimmt, das zu empfangen, was droben ist und es hier auf der Erde zu bringen. Unser Leben, sagt Paulus, Kolosser 3, Vers 3, ist, oder wir sind gestorben, sagt er, und unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Alles, was Gott durch dich multiplizieren will hier auf der Erde, ist im Himmel für dich vorbereitet. Entscheidend ist, dass du dich mit dem Himmel verbindest. Und von dort her kommt es hervor hier auf der Erde. Dort, von dort her fließt das Leben. Das heißt, du brauchst diese Ausrichtung auf das, was droben ist, um hier auf der Erde echte Multiplikation zu bewirken. Weil du willst ja nicht nur irgendwas multiplizieren. Klar, man kann auch in natürlichen Sachen multiplizieren. Du kannst gut kochen, also gibt es einen Kochkurs. Dann gibt es viele Köche, die verderben dann den Brei und so weiter. Du kannst im Natürlichen viele Dinge multiplizieren. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es ist ja auch gut, wenn jemand, der was kann, jemand anderen was beibringt, der noch nicht so viel kann. Aber weißt du, das ist alles letztendlich nebensächlich. Diese Fähigkeiten sind zweitrangig. Entscheidend ist, welche Substanz ist drauf. Ja, die Substanz. Weißt du, wir heißen nicht umsonst Glory Life. Amen. Herrlichkeitsleben. Wir haben uns entschieden, keine Kompromisse zu machen, was die Substanz der Herrlichkeit Gottes angeht. Unsere Priorität Nummer 1 ist die Herrlichkeit Gottes. Setzt sich die Herrlichkeit Gottes auf was frei, dann ist Leben drin. Amen. Und dann multipliziert sich was vom Himmel. Setzt sich die Herrlichkeit Gottes nicht frei, mag es ein netter Dienst sein, mag ein schöner Dienst sein, mag auch manchen vielleicht helfen, aber es ist nicht das, wofür wir bestimmt sind. Amen. Das ist nicht das, wovon Jesus gesprochen hat. Ihr seid das Licht der Welt. Die Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen sein. Er hat von einer übernatürlichen Stadt gesprochen. Er hat von übernatürlichen Diensten gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass Zeichen und Wunder uns folgen. Weißt du, auch das multipliziert das Licht Gottes. Wenn Zeichen und Wunder rechts von dir passieren und links von dir passieren und hinter dir passieren und vor dir passieren und bevor du schon irgendwo hingehst, passieren schon Zeichen und Wunder. Amen. Und nachdem du irgendwo hingehst, passieren immer noch Zeichen und Wunder. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Amen. Wir sind dazu bestimmt, im Übernatürlichen zu wandeln. Wir sind dazu bestimmt, im Übernatürlichen zu dienen. So multiplizieren wir das Leben Gottes. Amen. Gloryhäuser multiplizieren sich. Ja, Glory-Life-Zentren multiplizieren sich. Halleluja. Weißt du, das habe ich vor Jahren gesehen in der Vision. Ich habe das gesehen, wie Menschen an unterschiedlichen Orten, überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, weltweit letztendlich, wie an unterschiedlichen Orten Menschen zusammengezogen wurden, die alle diesen gemeinsamen gleichen Hunger hatten nach der Herrlichkeit Gottes, nach dem Wirken Gottes, die gesagt haben, hey, die haben die Bibel gelesen gehabt und haben gesagt, hey, da muss noch mehr sein, da muss noch mehr zu erleben sein, da muss noch mehr geben als das, was wir bisher in der Christenheit gesehen haben. Und sie haben sich ausgestreckt und sie haben sich untereinander verbunden, weil alleine sind wir nicht stark, das habe ich schon gesagt, alleine sind wir schwach. Also haben sie sich verbunden, haben sich eins gemacht mit anderen, die diesen selben Hunger haben, und dann sind aus diesen Versammlungen mehr und mehr diese Zentren der Herrlichkeit Gottes entstanden. Amen. So wie hier in Filderstadt ein Zentrum der Herrlichkeit Gottes ist. Halleluja. Aber ich sag dir, diese Zentren der Herrlichkeit Gottes, sie sind ebenfalls dazu bestimmt, sich wiederum zu multiplizieren. Amen. Die DNA des Lebens hier multipliziert sich. Heute feiern wir es, dass es in Österreich sich multipliziert. Amen. Es multipliziert sich genauso in der Schweiz. Es multipliziert sich in Hamburg. Es multipliziert sich in Sachsen. Es multipliziert sich in der Pfalz. Es multipliziert sich in den Nationen mehr und mehr. Was haben wir gesagt? Judäa, Filderstadt, Samaria, Baden-Württemberg. Sind wir schon beim Ende der Welt? Ne, Judäa haben wir vergessen. Was haben wir gesagt? Jerusalem, wir haben es vergessen. Genau, Jerusalem, Filderstadt, Judäa, Baden-Württemberg, Samaria, Deutschland und die Nationen. Amen. Weißt du, Glory Life Zentren in allen Nationen. Halleluja. Amen. Amen. Multiplikation. Lasst uns groß denken. Du sagst, oh meine Güte, das klingt aber viel. Heb deine Augen hoch. Sieh. Denk groß. Vorher hat irgendjemand schon das Wort zitiert, Jesaja 54, 2 bis 3. Ja. Oh, Halleluja. Wow. Hör dir das gut an. Juble, du Unfruchtbare, wenn du dich bisher unfruchtbar gefühlt hast, die nicht geboren hat. Brich in Jubel aus, jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Halleluja. Amen. Lass uns groß denken. Weißt du, lass uns groß träumen. Als Glory Life Bewegung insgesamt. Als Glory Life Zentren. Als Glory Häuser. Als Leiter von Dienstbereichen. Als Söhne und Töchter Gottes. Jeder für sein eigenes Leben. Frag den Heiligen Geist. Das ist die zweite Hausaufgabe, die ich dir gebe für die nächsten Wochen. Frag den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wo möchtest du, dass ich am Ende des Jahres 2025 bin? Was möchtest du durch mich 2025 an Frucht hervorbringen? Wo möchtest du Multiplikation in meinem Leben bewirken? Wo möchtest du, dass ich meine Zeltpflöcke weiterspanne? Weißt du, nicht im Stress. Du sollst du nicht in Stress machen. Aber du sollst groß denken. Weißt du, von den Möglichkeiten Gottes. Du kannst es sowieso nicht machen. Du kannst gar nichts machen, du kannst nichts aus dir selber raus multiplizieren, sondern es ist das Leben Gottes in dir. Amen. Aber Gott benutzt deine Fähigkeit zu träumen. Gott benutzt deine Bereitschaft, aus dem Boot des Gewohnten auszusteigen. Gott benutzt deine Kühnheit, deinen Glauben zu sagen, okay, Herr, unter den Nationen machen wir es nicht. Amen. Warum? Nicht, weil wir so großmannssüchtig sind oder so, sondern weil du es gesagt hast, das ist unser Auftrag. Es steht geschrieben, geht in alle Nationen, macht sie zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Also denke groß. Also ich sage damit jetzt nicht, dass jeder von euch nach Indien muss nächstes Jahr oder nach Pakistan oder sonst irgendwo hin. Aber ich sage dir, stecke deine Zeltpflöcke weit da, wo du bist. An dem Platz, so wie Gott es dir zeigt. Frag ihn, Heiliger Geist, wo habe ich Möglichkeiten, noch mehr das Leben Gottes zu multiplizieren? Heb deine Augen auf. Sieh die Möglichkeiten, die er dir zeigt. Es sind nicht deine Möglichkeiten. Aber weißt du, wenn Gott aus einem winzigen Senfkorn Samen einen so großen Baum machen kann, von dem Jesus sagt, dass viele unter seinem Schatten Zuflucht finden, wie viel mehr kann er dann aus deinem Leben machen? Amen. denke nicht zu gering. Sage nicht, ich bin zu jung, hat Paulus gesagt zu Timotheus. Sage aber auch nicht, ich bin zu alt. Sage nicht, ich bin zu schwach. Sage nicht, ich bin zu klein. Sage nicht, ich bin zu dick. Sage nicht, ich bin zu dünn. Sage nicht, ich bin zu dumm. Sage nicht, ich bin zu schlau. Ja, manchmal, für manche ist die Schlauheit das Problem. Die sind zu schlau, um wirklich das Wort Gottes zu glauben. Aber ich sage dir, wahre Schlauheit ist, das Wort Gottes zu glauben. Halleluja. Seid ihr da dabei? Ich möchte es wirklich in euch reinlegen heute Morgen. Ich möchte wirklich, dass da was in dir in Bewegung kommt. Weißt du, dass wirklich ein paar Deckel weggehen, dass echt was, dass dich was verlässt und dass du sagst, jawohl, ich kann es sehen, ich denke groß. Ich bin ein Multiplikator. Ich bin einer, durch den Gott sein Leben multiplizieren wird. Gott hat mir Möglichkeiten gegeben. Wo will er, dass du in einem Jahr bist? Wo will er, dass du in 2 Jahren bist? Wo will er vielleicht, dass du in 5 Jahren bist? Träume groß, heb deinen Blick auf. Nicht nur auf dein eigenes kleines Gärtchen. Oh, in 2 Jahren, da will ich ein eigenes Häuschen haben und dann soll da ein Vogelhäuschen sein und da sollen immer schön die Vögel kommen und sollen im Teich schwimmen und meinen Kindern soll es auch gut gehen und mein Mann soll auch happy sein und alles so um mich herum soll einfach schön, brav und nett sein. Okay, für manche klingt es schon ziemlich langweilig, das ist auch gut so. Amen. Dafür bist du nicht bestimmt. Amen. Halleluja. Wie heißt es Jesaja 60, 1 bis 4? Steh auf, sei Licht. Amen. Werde dir deines Lichtes bewusst. Dein Licht ist gekommen. Hörst du das? Sohn, Tochter, hörst du, dein Licht ist gekommen. Glory Life, hörst du, dein Licht ist gekommen. Glory Life Bewegung, hörst du, dein Licht ist gekommen. Glory Life Filderstadt, hörst du, dein Licht ist gekommen. Glory Life St. Pölten, hörst du, dein Licht ist gekommen. Glory Life Hamburg über Livestream, hörst du, dein Licht ist gekommen. Und so weiter und so weiter. Setz dein Glory House ein, setz deinen Ort ein, setz deine Stadt ein, setz deine Nachbarschaft ein, setz deine Familie ein, setz dich selber ein. Dein Licht ist gekommen. Sagst du deinem Nachbarn, dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, heißt es hier, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber, und das ist so entscheidend, weißt du, wunder dich nicht, dass Finsternis die Erde bedeckt, wunder dich nicht. Also das gibt dir umso mehr Gelegenheit zu scheinen, dein Licht scheinen zu lassen. Halleluja. Also, wunder dich nicht, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe rings um deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Kannst du sehen, dass dein Licht eine solche Anziehungskraft entfaltet, dass die Menschen gezogen werden? Die Menschen an deinem Arbeitsplatz, die Menschen in deiner Nachbarschaft, die Menschen in deiner Stadt, die Menschen, denen du dienst in der Gemeinde und durch die Gemeinde, die Menschen, mit denen du in Kontakt kommst. Kannst du sehen, dass sie gezogen werden? Hallo? 3 können es sehen. Preist den Herrn. Halleluja. Das heißt hier, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her. Deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Halleluja. Amen. Bist du bereit, es zu empfangen? Bist du bereit, ein großes Gefäß zu sein für all die Schätze, die himmlischen Schätze? Ich spreche jetzt nicht von Geld, auch, aber es ist zweitrangig. Ich spreche davon einfach, die geistlichen Schätze, die Gott für dich hat, in jeder Hinsicht. Verstehst du? Bist du bereit, es zu empfangen? Bist du bereit, größeren Segen zu empfangen? Amen. Ja, das sagen wir immer schnell. Ja, Amen, ich bin bereit für größeren Segen. Aber pass auf, bist du auch bereit, größer zu träumen? Bist du bereit, deine Zeltpflöcke weiterzustecken? Bist du bereit, aus deiner Komfortzone auszutreten? Weißt du, du darfst dich nicht wundern, dass nichts Neues in dein Leben kommt, wenn du immer das Gleiche weitermachst, was du immer gemacht hast. Wenn du willst, dass sich was Neues tut in deinem Leben, dann musst du auch irgendwo neue Schritte gehen. Ist ja logisch. Amen. Also, bist du bereit, deine Zeltpflöcke weit zu stecken, um den größeren Segen zu empfangen? Bist du bereit für die nächste Stufe? Wer ist bereit? Halleluja. Komm, dann lass uns mal aufstehen zusammen. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, shakara manda kasikara laba sikara da da da da da. Oh, rikara laba shikara da da da da da da da. Also ich sag dir was, wenn du nicht zulässt, dass dein Licht gedeckelt wird, dann kann dich niemand stoppen. Nichts und niemand kann dich stoppen. Sag mal zu deinem Nachbarn, nichts und niemand kann dich stoppen. Nichts und niemand kann uns stoppen. Uns auch als Familie, als Glory Life Familie. Nichts und niemand kann den Leib Christi in diesem Land stoppen. Nichts und niemand kann uns stoppen, wenn wir unser Licht leuchten lassen. Keine Kompromisse. Amen. Keine Kompromisse, weil das Licht muss leuchten. Klarheit, Entschiedenheit, Kühnheit. Halleluja. Voll auf das Übernatürliche. Voll auf das Übernatürliche. Und wenn es ein paar religiöse Geister ärgert, dann lass sie sich ärgern. Amen. Aber wir freuen uns umso mehr. Halleluja. Weißt du, das Licht der Welt ist auch Freude. Wo du hinkommst. Wir singen an Weihnachten, freue dich Welt. Amen. Ja, warum soll sich die Welt freuen? Weil du kommst. Ja, ja, sicher. Warum sollen sie sich sonst freuen? Wegen irgendeinem Licht, von dem irgendwo die Rede ist, aber das keiner so richtig erfassen kann, wo keiner so richtig weiß, oh ja, irgendwo ist irgendein Licht aufgegangen, ja, da in Bethlehem ist irgendeiner geboren worden. Also davon kann sich keiner was kaufen. Ja, ist so. Also du bist das Licht. Amen. Das heißt, die Welt hat nur was zu freuen, wenn du kommst. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du uns das heute Morgen in unsere Herzen hineinrufst, Herr. Wirklich hineinschreist, Herr, in unsere Herzen. Ihr seid das Licht der Welt. Herr, die Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Danke dafür, Herr, dass wir diese Stadt sind als Leib Christi, als Söhne und Töchter Gottes, Herr. Auch von unterschiedlichen Konfessionen, Denominationen. Überall hast du dein Leib, Herr. Und überall leuchtet dein Licht, Herr. Aber Herr, dieses Licht muss uns bewusst werden, Herr. Und deswegen sind wir entschieden heute Morgen. Wir sind entschieden, nichts zuzulassen, was das Licht deckelt. Sag mal, ich bin entschieden. Nichts zuzulassen, was das Licht deckelt. Keine Unsicherheit, keine Angst, keine Lauheit, keine Passivität, keine Uneinheit, keine Spaltung. Das Licht leuchtet und ich lasse es nicht deckeln. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst, unsere Augen zu erheben zu dir, Herr, sodass wir sehen können, was du geplant hast, Herr. Herr, dass wir groß denken können, Herr. Herr, dass wir groß träumen können, Herr. Danke, Herr, dass du uns ermutigst in deinem Wort. Du ermutigst uns nie, einfach unsere Träume runterzuschrauben, Herr, sondern du ermutigst immer, groß zu träumen. Du ermutigst immer, groß zu denken. Du ermutigst immer, weiter zu sehen. Du ermutigst immer, die Zeltpflöcke weiter zu stecken, Herr. Danke, Vater, dass du uns nicht dazu bestimmt hast, kleine Funzeln zu sein, Herr. Herr, sondern du hast uns dazu bestimmt, wirklich das Licht der Welt zu sein, Herr. Das einzige Licht, das diese Welt hat, Herr. Und deswegen muss es leuchten, und zwar so hell wie irgend möglich, Herr. Danke, Vater, dass du uns hilfst, mit deinen Träumen eins zu werden, Herr. Herr, dass wir mit deinen Träumen träumen, Herr. Dass wir mit deinem Blick sehen, Herr. Herr, dass wir Multiplikation sehen um uns herum, Herr. Herr, dass wir Multiplikation sprechen, Herr. Dass wir Wachstum sprechen, Herr. Dass wir Wachstum erwarten, Herr. Herr, nicht nur zahlenmäßig, Herr, sondern auch qualitativ, Herr. Danke, Herr, dass ich's multipliziere, Herr, in den Glory Life Zentren, Herr, dass ich es multipliziert in den Glory Häusern, Herr, dass ich es multipliziert in den unterschiedlichen Diensten, Herr. Danke, Herr, dass ich dieser Herrlichkeitslobpreis hier multipliziert, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus, weil er viele Menschen wirklich in die Gegenwart Gottes hineinzieht, Herr, in diese andere Dimension, in diese andere Welt, Herr, in diese himmlischen Möglichkeiten, Herr. Oh, wir preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du spürst einfach gerade jetzt, dass der Heilige Geist dich irgendwie überführt hat, vielleicht ein Stück weit, wo du hier und da ein bisschen ängstlich warst, wo du hier und da vielleicht ein bisschen Kleinglauben zugelassen hast, wo du hier und da vielleicht ein bisschen in dich gekehrt warst, ein bisschen übervorsichtig, ein bisschen sehr zurückhaltend, ein bisschen sehr einfach, ja, so ein bisschen, einfach ein bisschen funselig warst. Amen. Vielleicht überführt dich der Heilige Geist, dass du dich einfach neu entscheiden musst für den Geist des Glaubens, für den Geist der Kühnheit, für den Geist des Großdenkens, des Großträumens. Vielleicht bist du hier und du spürst, dass du dich da neu entscheiden musst. Wir wollen gerade jetzt, wir wollen wirklich diesen Geist ganz neu freisetzen. Wir wollen wirklich, dass der letzte Deckel geht und dass du wirklich in deinem Herzen da klar bist. Und wenn dich das betrifft, dann einfach fühl dich frei, komm einfach nach vorne hier vor den Altar, vor die Bühne und wir wollen einfach zusammen beten. Wenn du spürst, jawohl, ich brauche das, dass meine Zeltpflöcke weiter gesteckt werden. Ich brauche das einfach, dass der Deckel oder ein Deckel, wie auch immer, wo der Deckel ist, sich noch heben muss, dann kommt einfach nach vorne, kommt ganz nach vorne, ja. Halleluja, danke Jesus. Dann, auch wenn du auf der Empore bist, du darfst auch nach vorne kommen, denn wir warten, bis du hier unten bist. Einfach komm durch das Treppenhaus und komm nach unten. Halleluja, Vater, wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen wirklich ganz neu, Herr, zu uns sprichst, Herr, und dass du wirklich den Deckel heb's, Herr, wo er noch irgendwie drauf liegt, Herr. Danke, Herr, dass du einen neuen Durchbruch gibst, Herr. Danke, Herr, dass du neuen Glauben gibst, neue Kühnheit, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke, Herr, dass du neue Positionierung gibst, Herr, für Multiplikation, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich dafür. Halleluja. Halleluja. Kommt hier noch weiter nach, kommt, dass sie da durchkommt, dass die von hinten auch kommen können. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, danke Vater, danke Vater, danke Vater, Halleluja. Okay, ja, kommen auch noch die von der Empore, ja, Halleluja, danke Vater. Gut, lass uns unsere Augen schließen und lass uns wirklich zum Herrn beten und lass uns sagen, Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich meinen Glauben habe deckeln lassen, in irgendeiner Form, wo ich an irgendeinem Punkt meines Lebens zu klein gedacht habe oder angefangen habe, zu klein zu denken, wo ich Entmutigung zugelassen habe, Einschüchterung, Frustration, Angst, Lauheit, Passivität. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort sagt, wenn ich meine Sünde bekenne, dann bist du treu und gerecht, dass du mir die Sünde vergibst und dass du mich reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt brauchst du nicht mehr beten, sondern jetzt spreche ich dir zu in dem Namen Jesus, sei frei und los. Sei frei und los von jedem Geist des kleinen Glaubens, sei frei und los von jedem Geist des kleinen Denkens. Und in dem Namen Jesu Christi nehme ich jetzt Autorität über jeden Geist, der dich geschwächt hat. Ich nehme Autorität über jeden Geist, der dich gedeckelt hat. Ich nehme Autorität darüber. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, hebe dich in Jesu Namen, jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Halleluja, Halleluja. Du kannst gerade mal, wenn du hier nach vorne gekommen bist, du kannst mal deine Hand auf deinen Kopf legen. Halleluja. Und in dem Namen Jesus spreche ich dir jetzt zu, dass diese niederdrückende Macht jetzt entthront und entmachtet es in Jesu Namen und dass dieser Deckel sich jetzt hebt in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, sei frei und los in Jesu Namen. Wow, wow, wow, wow, wow, jetzt spüre ich, wie das Leben Gottes fließt. Halleluja, da ist Multiplikation. Oh, da ist Multiplikation. Oh, da ist Multiplikation. Oh, Jesus. Oh, da ist Multiplikation. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, der Geist der Multiplikation. Oh, der Geist der Multiplikation. Ich setze es frei über dir. Ganz neu in Jesu Namen. Oh, ohne Stress. Ohne Stress. Aber der Geist der Multiplikation setzt sich frei. Halleluja. Ist darüber. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Geist der Multiplikation setzt dich frei. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt, jetzt. Da, empfang es, empfang es. Halleluja. Danke, Jesus. Empfang es in Jesu Namen. Halleluja. Empfang es in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass auf, einige von den Leitern können mir helfen, einfach Hände aufzulegen. Wir setzen den Geist der Multiplikation frei. Wir setzen den Geist der Multiplikation frei. Vielleicht bist du auch hier, auch das noch zu den Leitern, vielleicht zuvor, vielleicht sind Leiter hier, oder ich glaube sogar, dass wir hier sind, und du warst auch gerade speziell angesprochen und du sagst, ja, ich glaube, ich brauche ganz neu den Geist der Multiplikation in meinem Dienst. Wenn dich das betrifft als Leiter, dann darfst du gerade jetzt zu mir kommen und ich lege dir zuerst die Hände auf, bevor du wieder anderen die Hände auflegst. Wenn du spürst, jawohl, ich glaube, ich brauche ganz neu diesen Geist der Multiplikation auf meinem Leben. Im Namen Jesus. Oh, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Übernatürliche Fruchtbarkeit in Jesu Namen. Übernatürliche Fruchtbarkeit. Wow, aus deinem Innersten hervor. Ströme lebendigen Wassers. Jesus. Wow, Jesus. Jesus. Shakarabasika mamama sanda da da da. Hey, yo. Hey, yo. Multiplikation. Fruchtbarkeit. Oh, danke, Jesus. Ja, ja, da ist es. Danke, Jesus. Wachstum. Oh, danke, Jesus. Wachstum. Halleluja. Halleluja. Das Leben Gottes in dir multipliziert sich. Halleluja. Wo sind noch Leiter, die noch da Gebet wollen? Halleluja. Danke, Jesus. Ah ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Multiplikation. Eshe karamando korabasita nanamando. E caramando corabasia da nanamasho. E cararamando do do do do do do. Oh! Ah! Ah! Ah! Wow! Ah! Ja, Jesus! Oh! Oh! Positionierung in Fruchtbarkeit, Herr. Ah! Ich sehe euch in einem Pool. Positioniert. Weißt du, jemand hat mal gesagt, und ich glaube, das ist wirklich so, im neuen Bund, wir sind der Teich Bethesda im neuen Bund, Halleluja. Wir sind der Teich Bethesda. Leute kommen zu uns und sie werden geheilt, Halleluja. Im neuen Bund müssen wir nicht mehr in Teiche springen, oi. Sondern die Söhne und Töchter sind die Teiche. Wow, von den Heilungen, wow, das habe ich gespürt, wow, komm nochmal hoch, Halleluja. Ich spüre eine Salbung für Zeichen und Wunder und Heilung. Oh, Zeichen und Wunder in Jesu Namen, oh Jesus, danke Jesus, Halleluja, danke Jesus. Wo sind noch Leiter, die noch Multiplikation brauchen? Ja, du bist auch dabei, Halleluja. Danke Jesus. Ah, oh, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, danke Jesus, ja. Oh ja. Ja. Ja, ich sehe, wie Gott wirklich an eurer Seite einen Leiter stellt, einen weiteren Leiter stellt und ihr werdet ihn sehen. Und er kommt. Es kann auch eine Frau sein. Halleluja. Und ihr werdet ihr eine Teilung anvertrauen können, sodass euer Glory House sich multipliziert. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass Sie sie sehen werden, Herr, diese Person. Danke, dass Sie sie erkennen werden, Herr. In Jesu Namen. Danke, dass sie jetzt freigesetzt ist. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für deine Kraft, Herr. Danke für deine Kraft, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Danke, Herr, für Multiplikation, Herr. Halleluja. Ja, das Wort Gottes sagt, kauf die Zeit aus. Halleluja. Die Tage sind böse, heißt es. Das heißt, die Finsternis ist da in der Welt, aber er sagt, kauf die Zeit aus. Heißt du, unsere Zeit ist nicht so lang, aber er sagt, die Zeit, die wir haben, kauft sie aus, kauft sie aus. Halleluja. Multiplikation in der Zeit, in Jesu Namen. Oh, Multiplikation in München. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Shekarakababambandata. Oh, yes, Lord. Yes, Lord, komm mit dem Strom des Lebens. Komm mit dem Strom des Lebens. Komm mit dem Strom des Lebens. Leben bedeutet Fruchtbarkeit. Halleluja. Leben bedeutet Multiplikation. Komm mit dem Strom des Lebens. Komm mit dem Strom des Lebens. Woo! Yes, Lord, hier auch. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Multiplikation. Shikarabasika bababanda. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo sind noch Leiter? Oh, shikaramando koradasia dalabasinta karalaba. Oh, danke, Jesus. Oh, der Strom des Lebens, ja. Der Strom des Lebens. Einfach. Natürlich, übernatürlich. Halleluja. Oh, ja. Natürlich, übernatürlich. Halleluja. Einfach. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Uiuiui. Ui. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Weich sie ein in diesem Strom des Lebens, Herr. Oh, himmlische Leichtigkeit, Herr. Himmlische Leichtigkeit. Oh, danke, Vater. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Oh, mehr, Herr. Jesus, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wem wurde noch nicht die Hand aufgelegt? Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Hey, yo, oh, Jesus. Ja, ja. Basha, ba, ba, ba, ba, banda, da. Fire. Jesus. Ho, Jesus. Danke, Jesus. Multiplikation. Multiplikation. Multiplikation. Danke, Vater. Fruchtbarkeit. Leben Gottes. Leben Gottes. Oh, ja, da ist das Leben Gottes. Fließt, der Strom fließt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wem wurde noch nicht die Hand aufgelegt? Bam, Jesus. Oh, yes, Lord. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Multiplikation. Oh, Multiplikation. Hi. Danke, Vater. Strom des Lebens. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey! Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ey, ey, ey. Danke, Jesus. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr. Oh, Strom des Lebens. Multiplikation. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Lass es fließen. Lass es frei fließen, Herr. Oh, ja. Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Glory. Glory. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Shaparaka bamba da da da da. Hey. Wen haben wir noch vergessen? Jesus. Oi, oi, oi, oi, oi. Oh, Multiplikation des Lebens, Herr. Oh, Leben, Leben, Leben, Leben, Leben fließt durch dich, Halleluja. Oh, und bringt neues Leben hervor, in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja. Empfang es in Jesu Namen, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, Jesus. Yeah. Oh, Heiliger Geist, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, Halleluja. Wen haben wir noch? Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus. More, Jesus, more, more, more. Jesus, more. Das ist die neue MeToo-Bewegung hier. Me too. Das ist eine gute Me too-Bewegung. Me too, mehr Heiliger Geist. Amen. Me too, more. More, more. Halleluja, more, more, more. Auf für die Ordnung. Halleluja, danke Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Jesus. More, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more. Halleluja, more Lord. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Sabrina, kommst du? Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke. Wow, Jesus. Hey, Glory. Glory. Der Heilige Geist ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Da oben. Ja. Halleluja. More. Halleluja. More. Ui, more. Ja, more. Ihr dürft auf den Platz Jesus. Gehen, ihr dürft stehen bleiben, wie ihr gern wollt. Wenn ihr nicht auf den Platz gehen könnt, könnt ihr auch liegen bleiben oder knien bleiben oder auf dem Bauch liegen bleiben. Halleluja. Ja, ich bitte euch alle jetzt mal noch kurz aufzustehen. Einfach alle aufstehen, genau. Und außer auf euren Platz zu gehen, bitte euch, dass keiner aufs Klo geht oder so, sondern einfach entweder vorne bleiben oder hin auf seinen Platz gehen. Genau. Halleluja. Ja, die Bibel sagt im 1. Johannes 5, 11. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und der Vers weiter sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und all das, was wir heute gehört haben, alles über das Licht, über das Leben, bekommen wir nur durch den Sohn Gottes. Es gibt keine andere Option der Erleuchtung oder ja, was die Welt suggeriert, wo wir Licht herbekommen können. Das einzige Licht ist Jesus. Er ist das Licht der Welt. Und er möchte heute in dein Herz einziehen. Er möchte heute in dein Herz kommen. Er möchte die Finsternis in deinem Leben zuerst erhellen, damit du die Finsternis im Leben der anderen erhellen kannst. Aber es fängt immer erst bei dir an. In deinem Herzen fängt das Licht an zu wirken. Und ich glaube, dass heute hier Menschen sind. Vielleicht bist du zum ersten Mal da. Vielleicht hat dich einer mitgebracht. Aber ich glaube, dass das Licht in deinem Herzen noch fehlt. Du sagst, es ist so toll, ich sehne mich danach, ich will dieses Leben, ich will in das alles reinkommen. Aber irgendwie ist es bei dir noch dunkel. Und ja, die Bibel sagt auch, dass der Geist Gottes uns wirklich die Gewissheit gibt, ob wir Kinder Gottes sind. Weil das ist die Resultat, wenn wir das Licht in unserem Herzen haben, dann sind wir Kinder Gottes. Dann dürfen wir zu unserem Vater, dann dürfen wir zu Gott im Himmel Vater sagen. Und ja, es ist eigentlich ganz einfach, indem wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der für mich am Kreuz gestorben ist, der für meine Sünden am Kreuz bezahlt hat. Wenn ich das bekenne, wenn ich sage, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens. Ich will dir ab heute nachfolgen. Es geht um eine Nachfolge, es geht um Beziehung, es geht nicht um Beichte, es geht nicht um irgendwie irgendwas Frommes, sondern es geht um die Person Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Darum geht's heute. Und ja, es ist eine Entscheidung, die du heute treffen darfst. Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du noch nie wirklich bewusst Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann ist heute deine Gelegenheit. Heute ist die Chance, dass du sagst, okay, Jesus, ich habe vielleicht schon viel von dir gehört oder ich habe dich aus der Ferne beobachtet, aber ich will jetzt, dass du wirklich Teil von mir wirst. Ich möchte dich einladen, komm in mein Herz. Oder vielleicht hast du das ja schon mal gemacht, aber bist von Jesus weggekommen. Vielleicht sind Dinge in dein Leben gekommen, ja, Ablenkungen, Streitereien, Trennung und du bist von Jesus weggegangen. Aber oder vielleicht hast du das auch schon mal Jesus in dein Leben eingeladen, aber Sünde ist in die Beziehung zwischen dir und Jesus gekommen. Es ist auch möglich. Und wenn einer dieser drei Dinge auf dich heute zutrifft, dann möchte ich dir anbieten, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen wirklich dieses Gebet sprechen, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden und sei der Herr meines Lebens. Mit diesem Gebet kommt Jesus, kommt das Licht der Welt in dein Herz, macht dein Leben hell, bringt Licht in deine Familie, bringt Licht in die Welt, bringt Licht in deine Umgebung, aber es fängt bei dir an. Und dann möchte ich fragen, möchtest du heute wirklich Jesus in dein Herz einladen? Dann darfst du mir einfach kurz die Hand zeigen und ich will mit dir zusammen beten. Du darfst einfach die Hand kurz heben und wir beten gemeinsam dieses Gebet. Ja, ich sehe deine Hand. Ist da noch jemand, der mitbeten möchte? Ich sehe deine Hand. Ja, Halleluja. Ist auf der Empore noch jemand, der wirklich Jesus heute in sein Leben einladen möchte? Der die Gewissheit haben möchte, dass wenn ich heute sterbe, dass Jesus wirklich auf mich wartet. Dass ich die Gewissheit habe, dass ich zu Gott komme, wenn ich sterbe. Weil das ist auch ein Teil dieses Lichtes, diese Gewissheit. Was passiert, wenn ich sterbe? Weil wenn wir das Licht nicht in unserem Herzen haben, dann können wir nicht zum Vater kommen, wenn wir sterben. Aber wenn wir mit Jesus im Herzen sterben, dann haben wir die Gewissheit, dass wir zum Vater kommen. Das heißt, wenn du nicht diese Gewissheit hast, was passiert, wenn ich heute sterbe, dann ist jetzt deine Gelegenheit, diese Gewissheit zu erlangen. Ja, ich bin gerecht mit dem Vater. Und ja, ich weiß, dass ich in den Himmel komme zu ihm, wenn ich sterbe. Und wer möchte das mit mir heute festmachen, der darf einfach die Hand nochmal halten und darf schon mal vorkommen und wir möchten zusammen beten. Es kommt einfach vor, die, die jetzt die Hand gehoben haben, kommt vor. Ich möchte mit euch zusammen beten. Ich möchte euch die Hände auflegen. Halleluja. Ja, schön, dass du da bist. Kommt nach vorne, die auch die Hände gehoben haben. Kommt nach vorne, ich möchte mit euch beten. Schön, dass du da bist. Hi, wir fangen gleich an. Kommt nach vorne, ja. Es haben sich noch mehr Leute gemeldet und ich möchte euch wirklich einladen. Kommt nach vorne, macht es fest. Macht es fest mit Jesus. Nimm diesen Jesus, nimm dieses Licht in dein Herz. Trau dich. Weil der, der Jesus vor der Welt bekennt, den wird auch Jesus vor dem Vater bekennen. Und deswegen trau dich, komm nach vorne. Halleluja. Halleluja, ja. Ja, möchtest du auch? Ja. Schön, dass du da bist. Hallo. Ist noch jemand da, der dieses Gebet mitsprechen möchte? Der darf noch davor dazukommen? Okay. Ja, dann dürft ihr einfach die Augen zumachen und auch hier im Raum auch. Und jeder darf mitbeten, auch du am Livestream, wenn du dabei sein möchtest. Du darfst einfach sagen, Jesus. Wir können einfach laut mitbeten vorne. Du darfst sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden und mach mein Leben ganz neu. Danke, dass dein Licht jetzt in mein Herz kommt und dass dadurch die Dunkelheit gehen muss in meinem Leben. Danke, Vater, dass du mich liebst und dass ich ab heute in deiner Gegenwart leben darf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, für meine Schwester. Danke, Heiliger Geist, dass du sie jetzt füllst, Herr. Danke, dass dein Feuer jetzt kommt, Herr, und sie wirklich reinigt. Danke, Herr, dass wirklich, ja, danke, Herr, dass jetzt Licht in ihr Leben kommt, da wo Finsternis war. Danke, Herr, dass jetzt alles wirklich, Jesus, du hast überwunden. Und danke, dass du alles in ihrem Leben überwunden hast, Herr. Danke, dass heute ein neues Leben für sie beginnt, Herr. Ich setze dieses neue Leben in deiner Gegenwart, in deiner Leben, in deiner Liebe frei, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, für meine Schwester. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, dass du jetzt zeigst, wie sehr sie geliebt ist, wie wunderbar sie gemacht ist und was für einen wunderbaren Plan du für ihr Leben hast, Herr. Danke, Herr, dass wirklich alle Lügen jetzt gehen in Jesu mächtigen Namen. Alle Lügen, wo Menschen ihr gesagt haben, dass sie nicht wertvoll genug ist, gehen jetzt in Jesu mächtigen Namen, Herr. Danke, Herr, dass jetzt wirklich deine Liebe fließt, dass deine Liebe jetzt kommt, Herr. Danke, Jesus, dass sie erkennt, wie unfassbar geliebt sie ist, Herr. Danke, Vater, dass deine Liebe jetzt fließt in ihr Herz. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für meinen Bruder. Danke, Heiliger Geist, dass du ihn gezogen hast, Herr. Danke, Herr, dass du ihn siehst. Danke, Herr, dass du ihn sein ganzes Leben lang gesehen hast. Danke, Herr, dass du ja wirklich die Gebete gehört hast, die er gebetet hat, diese Sehnsucht, die in seinem Herzen war, nach dir, Vater. Danke, Herr, dass du diese Sehnsucht jetzt wirklich, dass du ihm begegnest, Herr, mit deiner Liebe. Danke, Herr, dass ein neues Leben heute beginnt für ihn. In und aus deiner Herrlichkeit, Jesus. Danke, Herr, dass du ihm die Trauergewänder ausziehst und Freudengewänder anziehst, Herr. Danke, Jesus, für neue Freude in seinem Leben. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ja. Wow. Ja. Hinter euch stehen noch ganz liebe Freunde von uns, die gerne mit euch weiter beten möchten, wenn ihr das möchtet. Genau, ihr dürft gerne nebenan. Ja, gebt nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Genau, und wenn du am Livestream dieses Gebet mitgebetet hast, dann schick uns gerne E-Mail an wunder@glorylife.net. Wir würden dich voll gern kennenlernen und auch für dich beten. Amen. Halleluja, wie wunderbar. Und Halleluja, wie wunderbar ist es, dass unser Herr geboren worden ist, dass unser Herr ans Kreuz gegangen ist, dass er nicht vorher umgekehrt ist, sondern dass er sich hat, ja, kreuzigen lassen, dass er unsere Sünden und alles, was uns von ihm getrennt hat, auf sich genommen hat. Und Halleluja, wir das Leben haben können. Es heißt in Johannes 6, er ist das Brot und er sagt von sich selber, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, um der Welt das Leben zu geben. Ohne ihn, er ist das Brot des Lebens, haben wir kein Leben. Wir haben es heute schon in der Predigt gehört. Aber durch ihn, der das Brot des Lebens ist, haben wir Leben, leben wir erst. Ja, wir sind wirklich die Leben in sich haben, weil wir ihn in unserem Leben aufgenommen haben. Halleluja. Und er ist da. Und er hat gesagt, wenn jemand von diesem Brot isst, das er isst, dann wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Halleluja. Er hat sein Fleisch hingegeben, damit die ganze Welt leben kann, damit jeder leben kann. Und sein Wille ist es und sein Wunsch ist es, dass alle zu ihm kommen. Und das beten wir auch jetzt in dieser Zeit. Und wir wollen zusammen das Abendmahl feiern und ihn feiern, der das wahre Leben ist, der das Brot des Lebens sagt, wer von mir isst, den wird nicht mehr hungern. Wer von mir trinkt, den wird nicht mehr dürsten, er wird keinen Durst mehr haben. Also er ist alles, er ist unsere Sättigung. Halleluja. Und wir wollen das feiern. Im 1. Korinther 11 heißt es, wir werden, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und es heißt nicht, dass wir weinen jetzt über den Tod, den er erlitten hat. Wir sind schon getroffen, natürlich, dass er um unserer Sünde willen so einen furchtbaren Tod erlitten hat. Aber wir wollen feiern, dass dieses Werk, das er vollbracht hat, dass es uns dient, Halleluja, und dass wir dadurch frei von Schuld sind, frei von Krankheit, durch seine Striemen, die er erlitten hat, sind wir gesund. Das gilt uns, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Das hat er schon gemacht, wir werden nicht erst geheilt, sondern wir sind geheilt, weil er am Kreuz für uns gestorben ist und durch seine Striemen sind wir geheilt. Jeder Fluch wurde zerbrochen durch ihn. Alles Böse, der Tod wurde von ihm überwunden. Dass wir in Ewigkeit leben. Es gibt für uns keinen Tod mehr. Vielleicht noch ein Sterben, ich glaube aber eher eine Entrückung. Halleluja. Aber es gibt keinen Tod mehr. Wir werden ewig mit dem Herrn leben. Leben ist unsere Identität. Und deshalb auch, wenn wir jetzt rausgehen, auch in diese Weihnachtstage, wir gehen mit dem Bewusstsein des Lichtes, Licht zu sein und das Leben zu sein, weil wir das Leben empfangen haben und weil alles, was in uns ist, Leben, weißt du, Leben ist, wir leben. Kannst du zu deinem Nachbarn sagen, du lebst, du lebst. Sei dir dessen bewusst, weil er lebt. Weil er lebt, leben wir. Weil er sein Leben gab, können wir leben. Weil er Menschensohn wurde, können wir jetzt Gottes Söhne sein. Halleluja, wir wollen ihn feiern. Liebst du deinen Herrn? Oh, liebst du ihn für alles, was er getan hat? Alles nur durch ihn. Wir sind nur durch ihn. Du bist nur hier durch ihn. Halleluja. Du hast das Leben durch ihn. Du hast Sündenvergebung durch ihn. Alles ist dir vergeben. Alles ist uns vergeben worden. Unsere Sünde ist abgewaschen worden. Die Kinder haben es auch gesungen so schön. Halleluja. Alles hat er für uns gemacht. Und wir wollen es zu seinem Gedächtnis jetzt zusammen feiern. Und genau, ich bitte dich, hier vorne sind Tische, da hinten sind Tische mit Brot, Wein und Saft. Und oben gibt es einen Korb, einfach den die Elke rumgibt. Genau. Gibst du ihn rum, Elke? Gehst du zu jeder Person? Also ihr müsst nicht nach unten kommen, sondern ihr könnt oben auf der Empore mit uns das Abendmahl feiern. Dann mit dem kleinen Becherchen mit Oblate und Saft. Und euch anderen genau ermutige ich, kommt nach vorne oder nach hinten, je nachdem, wo ihr sitzt. Nehmt euch ein Becherchen und Brot, Matzen haben wir. Und dann gehen wir wieder zum Platz. Dankeschön. Und bitte noch nicht essen, das machen wir dann gemeinsam. Vielen Dank. Oh, das ist aber wenig. Für alle ist da. Genießt diese Gegenwart Gottes, genießt seine Liebe. Halleluja. Hinten gibt's noch. Oder er holt auch noch. Er holt noch. Haben alle? Das haben alle. Halleluja. Und das heißt, in 1. Korinther 11 schreibt Paulus 23 folgende: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und ich hatte es auf dem Herzen, dass wir das heute machen, dass dieses Brot, das du hast, dass wir es gemeinsam brechen und uns daran erinnern, dass sein Leib gebrochen wurde, damit unser Leib und wir als Leib Christi heil sind und ganz sind. Also lass es uns zusammenbrechen. Und wir danken dir, Jesus, dass du dein Leib hast zerbrechen lassen. Herr, für uns. Dein Leib wurde zerbrochen, damit unser Leib, damit unser Körper gesund und heil ist, damit unsere Seele gesund und heil ist, damit nichts in uns mehr zerbrochen ist, sondern heil und gesund. Und damit auch der ganze Leib Jesu wirklich gesund ist, nicht mehr zerbrochen ist, sondern eins. Herr, wir sprechen das aus. Halleluja, danke Herr, dass wir eins sind in unserem Körper, eins in unserer Seele, eins mit dir und eins als Geschwister. Halleluja, dass uns nichts trennt, weil du, in dir wurde alles getrennt, damit wir eins sind. Und wir preisen dich und durch deine Striemen sind wir geheilt. Wenn du irgendwo krank bist, in deiner Seele oder in deinem Körper, nimm das ganz bewusst und erkläre, durch deine Striemen, Jesus, bin ich geheilt. Und dann essen wir es. Amen. Du bist das Brot des Lebens. Und wer dich isst, wird leben in Ewigkeit. Ich danke dir, Herr, dass wir in alle Ewigkeit leben mit dir. Das ist das schönste Geschenk, was es überhaupt gibt. Danke, Herr. Und dann heißt es weiter, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Halleluja, lasst uns den Kelch hochheben. Herr, wir danken dir für dein Blut, das du für uns vergossen hast. Wir danken dir, dass durch dein Blut uns jede Schuld und jede Sünde vergeben ist und wir abgewaschen sind von allem Bösen, von jeder Schuld, jeder Zielverfehlung komplett und dass der Feind nichts mehr vorwerfen kann, uns nichts mehr vorwerfen kann, uns nicht mehr anklagen kann, weil wir durch das Blut Jesu gewaschen sind. Herr, wir danken dir, dass du dein Blut gegeben hast, und zwar jeden einzelnen Tropfen für uns und für das Leben der Welt. Und wir danken dir, dass wir jetzt leben und wir widerstehen allem Tod, weil Leben ist im Blut. Im Blut ist Leben. Im Blut ist Leben. Nimm das jetzt bewusst für dich, wenn irgendwo sich Tod in deinem Krankheit ist, immer ein Stück weit ja, Tod, in deinem Körper irgendwo manifestiert noch, dann nimm das und nimm das. Jesus hat den Tod überwunden, damit wir leben, damit wir gesund sind, damit wir frei sind vom Feind, auch von Angriffen, gedanklichen Angriffen. Nimm das. Der Feind hat kein Recht, weil du gewaschen bist durch das Blut Jesu. Herr, wir nehmen das ganz bewusst, dass wirklich dein Blut in dem Leben ist. Und danke, dass Leben jetzt in unseren Körper fließt, wenn wir es trinken, in unsere Seele kommt, in unseren ganzen Menschen. In Jesu Namen, lass es uns trinken. Amen. Leben. Leben. Leben. Leben. Leben verbreitet sich in jeder Zelle deines Körpers. Leben in jedem Gedanken und wir widerstehen allem, was das irgendwie torpedieren möchte. Wir sind in ihm und er ist in uns. Halleluja. Herr, wir feiern dich und wir lieben dich. Danke für dein Opfer, das du für uns gebracht hast, für das Leben, das du uns gebracht hast und dass wir jetzt ewig leben. Halleluja und den Tod nicht sehen. Amen und Amen. Danke, Jesus. Juhu! Juhu! Wir danken dir, Herr, unser geliebter Herr, unser geliebter Herr. Amen. Halleluja. Könnt ihr ganz schnell die Kleidungsstücke und Tücher herbringen, weil ich habe den Eindruck, dass wirklich eine Heilungssalbung hier ist, gerade jetzt. Und wirklich, auch selbst wenn du jemand hast, wo wirklich die Mediziner und die Ärzte sagen, das ist unheilbar und die Person kann vielleicht nicht hier sein, weil sie schon so krank ist, dann glaube ich jetzt, dass durch diese Tücher, gemäß Apostelgeschichte 19,11, dass diese Tücher auf den Kranken gelegt werden oder auf die Kranke gelegt werden und der Kranke wird gesund in Jesu Namen. Weil durch das Blut Jesu, durch den zerbrochenen Leib von Jesus fließt Heilung. Halleluja. Danke, Vater. Auch wenn du hier bist, auch wenn du über Livestream zuschaust, da ist heilende Kraft, die gerade jetzt fließt. Halleluja. Du kannst gerade mal jetzt, wenn du irgendwo ein Problem in deinem Körper hast, leg einfach ganz schnell die Stelle auf deinen Körper, da wo das Problem ist. In Jesu Namen danke ich dir, Vater, für diese heilende Kraft, die gerade jetzt fließt, Herr. Danke, dass hier wirklich der Heilungspool geöffnet ist, Herr, im Namen Jesus, Herr. Herr, danke, dass deine heilende Kraft fließt, Vater, auch auf jedes einzelne Kleidungsstück und Tuch, Herr, im Namen Jesus, Herr. Herr, dass diejenigen, die nicht hier sein können, Herr, dass sie diese heilende Kraft erfahren, wo auch immer diese Tücher hingelegt werden, Herr, kommt Heilung, kommt Befreiung, Herr, kommt Leben anstatt Tod. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Mikrofon. Setzt auch ihr die Heilungskraft, die in euch ist, frei, bewusst. Bewusst, da geht noch mehr. Halleluja. Bewusst frei. Wir setzen es bewusst frei. Wir sagen kein Tod, sondern Leben. Überall breitet sich Leben aus. Halleluja. In jedem dieser Kleidungsstücke und durch diese Kleidungsstücke kommt Leben, Gesundheit, Wohlergehen. Halleluja. In allen Bereichen. Im Namen Jesus. Danke, Jesus. In Jesu Namen, danke, Herr. Jesus. Oh, wir danken Jesus. Dir von ganzem Herzen. Halleluja. Halleluja. Wow, gesättigt mit Heilungskraft Gottes. Halleluja. Auch du über Livestream, empfang seine heilende Kraft gerade jetzt. Oh, Shakarabarara. Oh, ich sehe jemand, du hast ein Problem in deinem Arm und zwar ist es, ich weiß gar nicht, was das ist, aber das ist wie wenn es so immer hin und her schießt. Der Schmerz oder was, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es schießt wie so hin und her in deinem Arm. In Jesu Namen, empfang das gerade jetzt über Livestream, empfang seine heilende Kraft. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Ich empfinde auch, dass jemand zuschaut und du bist im Krankenhaus gerade und wir setzen jetzt die heilende Kraft Gottes auch zu dir ins Krankenhaus frei. Wir rufen Leben aus, wir rufen Wiederherstellung aus, komplette Gesundheit jetzt aus über dir in Jesu Namen. In Jesu Namen, Amen. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Wenn du seine heilende Kraft erlebt hast und erlebt hast, wie Gott dich berührt hat, auch wenn ihr diese Kleidungsstücke und Tücher auflegt und ihr habt dann das Ergebnis, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, jetzt wollen wir noch die Gelegenheit geben, hineinzusäen ins Reich Gottes, weil auch das ist eine wichtige Sache. Gott will auch in Finanzen unsere Ressourcen vermehren. Immer. Verstehst du? In der Gemeinde, aber auch bei dir persönlich. Ja? Das Wort Gottes sagt, in 5. Mose 28 sagt er, gesegnet wird sein. Und dann kommt eine ganze Liste von Sachen. Und dann kommt eben zum Beispiel auch 5. Mose 28, Vers 8. Da kommt hier, gesegnet wird sein deine Speicher, das Geschäft deiner Hand. Er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und wenn du dann Vers 11 liest, heißt es, und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Und dann sagt er weiter, der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles tun, deiner Hand zu segnen und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Amen. Ihr Lieben, das ist die Bestimmung Gottes für seine Söhne und Töchter, dass sie wachsen, dass sie zunehmen, auch im Finanziellen, auch im Materiellen, auch in den Möglichkeiten, weißt du, in den Ressourcen. Also ich bin so begeistert, wenn du das richtige Verständnis hast, wenn Gott dir mehr Ressourcen gibt, dann gibt er dir damit mehr Möglichkeiten, wiederum andere zu segnen. Das ist so, ja. Paulus sagt, wir sollen in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sein zu jedem guten Werk. Also ich bin so begeistert, dass Gott unsere Ressourcen als Glory Life erweitert hat im Laufe der Jahre. Und dieses Jahr, ich war so begeistert, wir konnten dieses Jahr insgesamt im Laufe des Jahres konnten wir über 160.000 Euro allein in andere Dienste und Werke, weltweit, Mission, sozial, humanitär, also natürlich immer in Verbindung mit dem Heiligen Geist, ja, konnten wir in so viele Dienste und Werke über 160.000 Euro sein. Das musst du dir mal geben. Früher, ich weiß nicht, ja, danke Jesus. Das ist sein Vorrecht. Ich erinnere mich noch an die Zeit, da war unser gesamtes Jahresbudget nicht mal 160.000 Euro. Ist schon ein bisschen her, aber trotzdem, weißt du, und warum erweitert Gott unsere Ressourcen, damit wir mehr geben können? Als unser Jahresbudget noch nicht mal 160.000 Euro war, konnten wir nicht 160.000 Euro geben. Das ging nicht. Aber Gott hat unsere Zeltpflöcke weit gesteckt. Amen. Und er steckt sie immer weiter. Und er möchte das Gleiche in deinem Leben tun. Er möchte, dass du überreich bist zu jedem guten Werk. Und deswegen möchte er dich segnen. Halleluja. Und ein Schlüssel, um in diesen Segenskreislauf Gottes einzutreten, ist dein Geben. Ja? Weil der Segenskreislauf Gottes, Lukas 6, Vers 38 ist, gib und es wird dir gegeben werden. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden. werden. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Ja, oder Galater 6, Vers 7 heißt es, das, was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn wir auf den Geist säen, also auf die Dinge des Geistes, in seine Gemeinde, in seine Projekte, in seine Dienste hineinsäen, dann werden wir, so sagt es Vers 8, vom Geist Leben ernten. Zoe. Das ist der Hammer, verstehst du? Gott will sein Leben in unserem Leben multiplizieren, wenn wir geben. Und hier spricht er von Finanzen, Paulus. Ja? Wenn wir geben, auch mit unseren Finanzen. Halleluja. Also lasst uns zusammen das proklamieren, die Verheißung Gottes für unser Zehnten geben und die Verheißung Gottes auch für unser Saatkörner säen. Ihr könnt die Folie reinmachen, lasst uns das zusammen proklamieren. Jetzt gemeinsam. Halleluja. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. In diesem Sinne, sähe mit Freuden. Gott hat dir Saatkorn gegeben, um sein Reich zu segnen, um andere Menschen zu segnen. Und das darfst du mit Freude säen. Und er wird dir umso mehr wiedergeben, sodass du umso mehr säen kannst. Amen. Lass uns die Eimer durchgehen. Wenn du hier vor Ort dabei bist, dann kannst du ihn bar geben oder eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Kannst die eine Hälfte reinwerfen, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist es in den nächsten Tagen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos jetzt eingeblendet. Du kannst per Überweisung geben mit der IBAN, du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Okay, also tu das, was dir der Heilige Geist gezeigt hat. Preist den Herrn. Dann haben wir hier noch Zeugnisse. Während ihr durchgebt, versuche ich mal, soweit ich komme, mal schauen, was ich alles weitergeben kann. Auf jeden Fall hier von einer Frau, die letzten Sonntag auch aus Österreich hier war, extreme Blasenprobleme hatte, ständig aufs Klo gehen musste, Infekte, Inkontinenz und so weiter. Sie war bei Irina, hat für sich beten lassen und sie schreibt hier, die Heimfahrt nach Österreich verlief ohne Probleme und meine Blase ist komplett geheilt. Ich sitze momentan im Büro und kann es fast nicht glauben. Also das war dann schon ein Tag später oder zwei Tage, glaube ich. Ich bin Jesus unendlich dankbar dafür, dass ich wieder ein freies und normales Leben leben kann, ohne Infekte und Inkontinenz. Alles, was du mir gesagt hast, beherzige ich und setze es um. Voller Vertrauen auf Gottes gute Pläne für mein Leben gehe ich weiter vorwärts. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Hier ist eine Frau, die war bei dem Gottesdienst in Frankfurt, als wir in Frankfurt gedient haben, in der Gemeinde von Isaac und Bruder Jön. Und sie schreibt hier, liebes Glory Life Team, vor 2 Jahren habe ich mir bei einem Unfall im Urlaub den Lendenwirbel gebrochen. Ich schrieb euch damals aus der Uniklinik mit der Bitte um Gebet, es sollte eine aufwendige OP gemacht werden. Dabei sollten mir Titanstäbe und andere Dinge zur Stabilität in die Wirbelsäule eingesetzt werden, die ein Leben lang im Rücken bleiben sollten. Kurz vor der OP, also nach dem Gebet, kam der behandelnde Arzt nochmal aufgeregt zu mir ins Zimmer. Er hatte gute Nachrichten. Das MRT hatte ergeben, dass der Bruch doch nicht so schlimm ist und die Titanstäbe doch in einem Jahr wieder raus können und alles andere nicht eingesetzt werden müsste. Das war mein erstes Wunder. Das nächste Wunder war, dass ich einen Tag nach der OP keine Schmerzen mehr hatte. Nachts hatte ich eine Vision. Ich sah Jesus am Kreuz, wie er alle meine Schmerzen trug und ich musste so weinen. Die Ärzte wollten mir nicht glauben, dass ich keine Schmerzen habe und der Pfleger hat mit mir geschimpft, weil ich die Schmerztabletten nicht nehmen wollte. Ich blieb schmerzfrei ohne Medikamente. 5 Tage nach meiner Wirbelsäulen-OP konnte ich schon wieder einen 3 Kilometer Waldspaziergang machen. 4 Monate später habe ich mit Ausdauersport begonnen. Der Orthopäde war vom Heilungsverlauf begeistert. Trotzdem war der Wirbel eingedrückt seit dem Unfall und hat die letzten Wochen dann doch Schmerzen verursacht. Der Orthopäde meint, ich müsste nun einfach damit leben. Ich bin dann nach Bad Homburg, also bei Frankfurt, zum Herrlichkeitsgottesdienst gefahren. Ich wollte mich mit diesem Befund einfach nicht zufrieden geben. Pastor Georg Karl hat für meinen Wirbel gebetet. Ich habe gemerkt, wie sich im Rücken etwas bewegt hat. Seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Ich kann nun ohne Schmerzen wieder auf dem Bauch schlafen und sogar schwere Sachen tragen. Halleluja. Gott ist gut. Ich glaube fest, dass Gott meinen Wirbel wieder aufgerichtet hat. Amen. Danke, Jesus. So wunderbar. Und noch was Starkes von ihr, ein ganz anderer Bereich, schreibt sie auch. Noch ein wunderbares Geschenk habe ich zu berichten. Vor den Sommerferien habe ich online einen Gottesdienst von euch geschaut. Pastor Georg Karl gab einen Eindruck weiter. Er sprach von einer Familie, die gerade eine anstrengende Zeit mit ihren Kindern erlebt, dass dort etwas Chaos herrscht. Ich habe das direkt für uns genommen. Wir hatten viele Unstimmigkeiten mit unserem ältesten Sohn. Er wollte mit der Schule aufhören und war dringend auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Er hat keinen gefunden. Hier zu Hause war über Monate eine sehr schlechte Stimmung. Es war kaum auszuhalten. Kurz nach dem Eindruck von Pastor Georg hat unser Sohn dann bei der allerletzten Bewerbung eine Zusage für einen Ausbildungsplatz bekommen. Er fühlt sich dort so wohl und blüht auf. Es hat ihn alles so beeindruckt, dass er dadurch neu zu Jesus gefunden hat. Er weiß, dass Jesus es war, der ihm das geschenkt hat. Und auch unser jüngster Sohn hat auf einer christlichen Freizeit in den Sommerferien zu Jesus gefunden und wurde von einem Sprachfehler geheilt. Jesus hat sich um meine Söhne gekümmert und das Chaos beseitigt. Und das alles nach eurem Eindruck. Halleluja. Amen. Ist es nicht stark? Danke, Jesus. Das begeistert mich immer wieder neu, die Zeugnisse. Sie können noch viel weitere vorlesen, aber wir werden es die nächsten Tage Schritt für Schritt aufarbeiten, die Stapel der Zeugnisse. Danke, Jesus.